Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Das Theatertreffen in Berlin präsentiert in diesen Tagen wie jedes Jahr Anfang Mai 10 ausgewählte Theaterproduktionen des Jahres. Das wären dann wahrscheinlich die besten oder die interessantesten Aufführungen, die Spitzenerzeugnisse der Branche. Theater wird aber in Deutschland in sehr vielen kleinen und großen Städten gespielt, oft mit großem Erfolg in der Region. Horst Konietzny wollte die breite Theaterlandschaft kennenlernen und den Macherinnen und Machern den Puls fühlen. Hören Sie Künstlerischer Traum und Irdischer Plan, eine lange Nacht über das Theatermachen von Horst Konietzny. Also mich hat infiziert, ich war ein nerdiger Jugendlicher in Bad Lippspringe, das ist 11 Kilometer von Paderborn entfernt, middle of nowhere. Es gab bei uns nicht viele Bücher, es gab keinen Plattenspieler. Wir waren extrem kulturfern. Und dann hat mich die Kultur erwischt. Also mich hat die Literatur zuerst erwischt. Dann habe ich angefangen, mit 13, 14 Schriftstellern Bücher zu schicken und Briefe zu schreiben. Dann merkte ich aber, dass man ja am Theater den Künstlern so nahe kommt wie nirgendwo sonst. Also wir werden da mit einer anderen Welt konfrontiert, mit einer anderen Bedeutung, mit einer anderen Metaphorik, die für unser Leben ja eine gewaltige Konsequenz haben kann. Und das ist toll und großartig. Was mich aber auch so gelockt hat, als ich dann selber mit Spielen eben angefangen habe, ist, dass ich gemerkt habe, dass auf einmal mit mir was passiert, dass die Welt so steht, alles so dick oder klar wird um mich rum und also ein ganz anderes Gefühl hatte ich dann zur Welt und das will irgendwie öfter erlebt werden. Für mich ist Theater das Allerlebendigste, was es gibt. Dadurch, dass es Welt herstellt, eine Welt ist, setzt es sich ununterbrochen mit Menschen auseinander. Ich habe mich immer schon nicht abfinden können mit bestimmten Gegebenheiten und habe irgendwie verblödet idealistisch an die Veränderung der Welt geglaubt. Und das ist jetzt übergegangen, dass ich weiß, es ist nicht mehr verblödet idealistisch, sondern es ist möglich. Mein Vater hat zu Hause ein Marionettentheater gebaut und mir vorgespielt. Meine Mutter hat mich da mitgenommen. Ich kann mich erinnern, das war eine Inszenierung von Glasmenagerie von Tennessee Williams. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann bin ich weiß es nicht, ich würde sagen 5-6 Mal pro Monat auf jeden Fall ins Theater gefallen. Und ich habe Arbeiten dann auch bis 15 Mal gesehen. Ich war extrem. Ich habe als Kind auch gerne Theater gespielt, aber habe irgendwie immer gemerkt, dass das so eine Kunstform ist, wo so viele Handwerke und Künste aufeinandertreffen. Und das finde ich total spannend und ist ja auch jeder Abend anders. Für mich war Theater der Bereich, wo Wissenschaft, Gründlichkeit, Untersuchung von Literatur, Untersuchung von Haltung, von Psychologie zusammengingen mit künstlerischer Freiheit, auch mit dem wilden Leben. Ganz klassisch damals in Gelsenkirchen über Schultheateraufführungen, Musiktheater im Revier. Und als ich das erste Mal drin war, fand ich in diesem wunderbaren Theaterbau die Foyers mit diesen riesigen Schwammreliefen von Yves Klein fast noch spannender. Ich finde eigentlich jedes dritte Stück, was ich gucke, finde ich richtig, richtig schlecht. Und es macht mich richtig wütend und ich will eigentlich rausgehen. Ich mache es dann ganz, ganz manchmal, traue ich mich. Aber jedes vierte Stück, was ich den sehe, finde ich unglaublich geil. Meine Leidenschaft ist wirklich ungebrochen. Also eher im Gegenteil, muss ich sagen, die ist noch gewachsen, weil ich einfach gemerkt habe, was das auch für ein Privileg ist. Also mit immer wieder in alle möglichen Welten reinzukriechen, alle möglichen Formen ausprobieren zu können und im Grunde genommen immer noch im Sandkasten zu sitzen und mit irgendwelchen Töpfen und Formen kleine Städte zu bauen und da drin herumzuspazieren und dann wieder kaputt zu machen und wieder neu aufzubauen. Was für ein Chor der Begeisterung. Gesungen von Theaterschaffenden, die ich auf meiner Reise durch die deutsche Theaterlandschaft getroffen habe. Ein Echo meiner eigenen Begeisterung für diesen fantastischen Freiraum der Fantasie, der sich im Kollektiv der Zuschauenden noch potenzieren kann und Lust weckt, sich im Kopftheater die Welt zum Besseren verändert vorzustellen. Ich bin da ein bisschen kritischer. Mich hat die Frage nach Systemrelevanz stark beschäftigt. auch für mich und meine Arbeit. Und ich glaube schon, dass das Theater eine harte Konkurrenz hat, dass es viele andere Erfahrungsräume auch gibt. Und natürlich ist das Theater ein einzigartiger, aber der ist eben gar nicht so vielen Leuten bekannt. Und was die Politik auch für Auswirkungen natürlich hat auf die Künste, die möglichen Räume der Künste. Ja, ich wäre glücklich, wenn es eine Zukunft hat, aber ich glaube nicht, dass dem Theater die beste aller Zeiten bevorsteht. Nun gut, es gibt verschiedene Meinungen. Grund genug, mich auf den Weg zu machen, vor Ort nachzusehen und zu fragen, wie steht es gerade mit dem Theater? Wie geht es ihm nach der Corona-Zeit mit dem tiefen Einschnitt in die Besuchsgewohnheiten des Theaterpublikums? Wie schlägt sich das Theater im Kampf um die Aufmerksamkeit des Publikums im Strudel des Medienüberflusses? Und hat es überhaupt die oft zitierte Kraft, die Welt als veränderbare darzustellen? Viele Fragen und große Neugier auf die Alltagsrealität der Theaterzustände im Hier und Jetzt. Bewusst habe ich mich in der Auswahl der besuchten Theater nicht an irgendwelchen Hitlisten oder besonders hochgelobten KünstlerInnen-Persönlichkeiten orientiert, sondern wollte einfach irgendwo starten und mich dann weiterempfehlen lassen. Es gibt also keine besonders exponierten Persönlichkeiten zu treffen, keine bemerkenswertesten Inszenierungen zu besprechen, kein Kritikergestus. Jetzt heißt es, sich zurücklehnen und die Ohren auf die Theaterreise schicken. Start ist in Nürnberg. Aus ganz persönlichen Gründen. Es ist meine Heimatstadt. Dort habe ich meine ersten theatralen Gehversuche unternommen. Das Schauspiel Nürnberg ist Teil des Staatstheaters Nürnberg, einem der größten Mehrspartentheater Deutschlands mit Oper, Ballett, Konzert und Schauspiel unter einem Dach. Noch. Denn die Oper wird wohl ab 2028 in einen neu errichteten Ausweichbau ziehen. Programmatisch verbindet man klassische Theaterstücke mit modernen experimentellen Formen, interessiert sich für aktuelle gesellschaftliche Themen sowie Projekte mit der Stadtgesellschaft. In Nürnberg habe ich mich mit der Schauspielchefin Lene Krösch verabredet und begleite sie durch den Tag, der für sie mit der ersten Leseprobe einer Komödie für die dortigen Kammerspiele beginnt. Kurz und knackig. Das Ensemble und Mitglieder unterschiedlicher Gewerke treffen sich zum ersten Mal. Jetzt gerade, ich meine, für mich fängt jetzt auch alles wieder neu an. Erstmal so, was ist denn jetzt alles noch offen, was müssen wir noch machen, was müssen wir bestellen, was müssen wir kümmern und so. Damit wir grob wissen, wie wir heißen, auch wenn wir es sofort wieder vergessen, aber im Laufe der Zeit sicher wieder uns daran erinnern werden. Ich fange einfach mal an, weil ich gerade spreche. Ich bin Caroline Stolz. Die meisten nennen mich Caro. Ich höre auf beides. Ich danke dir total, dass du auf mich zugekommen bist, um hier bei euch diese Komödie zu inszenieren. Kurz und nackig, wie ich finde, ein super Stück, eine tolle Komödie. Und deswegen freue ich mich total, hier zu sein. Und ich habe mitgebracht einen Kollegen, wir arbeiten schon ganz, ganz lange zusammen, das ist der Timo. Hi, ich bin Komponist und Theatermusiker, frei an verschiedenen Häusern, genau. Bin ich dran? Wenn der Timo dir das Wort übergibt, ja. Danke. Hallo, ich bin Nina Franka. Ich bin hier die Ausstatterin. Ich habe mir Gedanken gemacht zu Bühne und Kostüm und ich arbeite auch schon einige Zeit mit der Caro zusammen. Genau, und diesen Prolog sozusagen. Den leicht aufgekratzte Atmosphäre rund um einen langen Tisch. Die Schauspielerinnen und Schauspieler haben die Manuskripte vor sich liegen. Ihre Lesepassagen sind gelb markiert. Gleich wird es losgehen. Vielen Dank für die Vorstellungsrunde. Jetzt wissen wir schon mal grob Bescheid. Damit starten wir jetzt noch nicht. Das heißt, wir können ihn gerne auch springen und starten dann auf der Seite 5. Also, du sauer? Du kommst hier auf die Terrasse, du fragst, stellst dich im Gartenhalt deiner Eltern und verkündest, Leute, ich bin schwanger. Ja. Von mir im dritten Monat vor versammelter Familie als Storch verkleidet. Störchen? Was denken die denn jetzt? Die freuen sich. Von mir? Was denkt ihr von mir? Der Dödel wusste das nicht mal. Ich wäre gern vorbereitet gewesen. Tom, ich bin auch nicht vorbereitet. Ich habe das selbst noch nicht richtig begriffen. Du weißt es ja schon länger, oder? Ja, so richtig erst seit heute früh. Du hast wahrscheinlich seit 3 Monaten keine Tage mehr gehabt. Ja, natürlich, aber die bleiben auch manchmal einfach aus. So lang? Hast du keinen Test gemacht? Also ich sag eigentlich erstmal, macht mal, ich lasse euch in Ruhe. So, und dann lasse ich ein paar Seiten durchlaufen, dann unterbreche ich, dann sage ich, was ich gesehen habe, und dann sage ich, jetzt machen wir es nochmal und gebe Impulse oder äußere auch Wünsche, wenn ich mir jetzt konkret irgendwie was wünsche, weil ich arbeite gerne rhythmisch und sehr genau und sehr im Detail. da muss man dann halt manchmal schon klar vorgeben, gerade wenn es in Richtung Slapstick geht, wenn man kleine Nummern bauen will zum Beispiel, wie es denn dann werden könnte. Ich habe hier mit den Kolleginnen und Kollegen jetzt schon das Gefühl, dass das sehr gut werden wird, so, weil die so sehr offen sind und Lust haben. Es ist wichtig, an so einem ersten Tag der Annäherung an die Produktion ein gutes Gefühl zu vermitteln. Man nähert sich dem Stück, dem Miteinander und dem Grundkonzept. Nina Wronka ist die Bühnenbildnerin. Die Herausforderung bei den Kammerspielen ist diese Breite. Das heißt, wir hatten erst die Überlegung, in die Mitte einfach nur eine Sauna zu stellen und irgendwas, was sich darum dreht. Und es war aber einfach nicht möglich von den Einsichten, weil die Bühne einfach was ganz Breites brauchte. Und deswegen kam dann irgendwann die Idee mit dieser kompletten Sauna-Fassade und diesen Möglichkeiten, wie eben im Puppenhaus oder so, diese alle möglichen Bereiche gleichzeitig darstellen zu können. Das ist cool. Ja, sehr cool. Na, das. Ja. Also ihr werdet wahrscheinlich noch ein bisschen schimpfen, aber mit dieser Umdreherei, aber das ist ja normal. Damit rechne ich. Das habe ich mit eingepreist. In einer halben Stunde geht's los. Ja, genau. Das ist ein Schein, wer hat sich das ausgedacht? Ich habe mir die Finger eingelegt. Ja, genau. Wir haben Sicherheitslücken dazwischen, damit Schauspieler sich nicht die Finger einklemmen können. Ja. Wie gesagt, das mit dem Pool, das klären wir jetzt gleich nach der Probe, was für eine Art von Aufbau wir hier simulieren können, damit ihr das wirklich ausprobieren könnt. Also kein Wasser. Ja, doch, kann schon sein. Aber okay, vielleicht fällt uns auch noch, wir haben noch an 100 Gummihühnchen gedacht. Je nachdem, wie rum ich sie einbaue, habe ich einmal tief. Nein, jetzt müsste man gefühlvoll spielen, dann hat man nur einen Ton. So. Und hier hat man das Gleiche nochmal in hoch. Und dann ist eine Tonleiter bei rausgekommen. Ich heiße Timo Willeke, ich bin Theaterkomponist und Musiker und habe für diese Produktion Gummihühnchen gestimmt. Die haben wir gerade schon gehört. Was ist hier mit dem restlichen Gummiviechzeug? Das ist ungestimmt. Ah ja. Und, kommt das auch zum Einsatz? Das, ja genau. Wahrscheinlich soll das hier die Bassdrum werden. Da brauchen wir dann später einen Mikroport in der Gießkanne. Und kriegen das wahrscheinlich hin. Dann ist das hier so gedacht als Art Hi-Hat. Also es wäre dann quasi, wenn man das abwechselt, Bassdrum und Hi-Hat. Und das Ding macht auch später diesen Aufbau. Wenn man dann steigert. Das ist ganz schön. Dann haben wir hier so eine Art Bass. Also wenn man Bassdrum und Bass hat. Genau, das kleinste Huhn kann eine Menge. Und hier ist noch so eins, was besonders schön schreit. Genau. Und das ist so die Basis, mit der wir erstmal arbeiten werden. Ich habe eine Partitur sogar geschrieben für den Techno. Das heißt, wir können das rekonstruieren, was ich angelegt habe. Aber wenn irgendwie während des Prozesses neue Sachen passieren, dann bauen wir die gerne mit ein. So. Musikalischer Leiter. Ich glaube, wir lassen das mit den Enten. Das sind Hühner, keine Enten. Kann ich jetzt schon nicht mehr. Ja. Ist cool. Die Pause ist schon fertig, dann können wir mal. Ja. Nee, ich wieder, ne? Vielleicht kannst du mal kurz die Melodie singen, dass wir überhaupt. Drei, vier. Nee, das ist das hohe. Ach, das ist hohe. Genau. Aber nicht schnell, sondern. Eins, ah, ja, zwei, stimmt. Drei, vier, eins. Ja, geil. Dann nochmal Refrain, erstmal oder schon alles? Ich glaub, alles. Die Probe hat Fahrt aufgenommen und die Stimmung ist erwartungsvoll. Jetzt ist Pause. Und Lene Grösch beendet für heute ihre Rolle als Produktionsdramaturgin und schlüpft wieder in die Haut der Schauspielchefin. Wir machen uns auf den Weg in ihr Büro und sprechen schon mal über das Arbeitsklima. Wollt ihr runter oder rauf? Wir wollen genau hier hin. Ich glaube schon, dass es einen Diskurs gibt im Theater, auch aus den letzten Jahren, der sich einfach sehr verändert hat. Also unter anderem eben bei der Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten? Was ist uns da wichtig? Also dass wir auf Augenhöhe miteinander umgehen, in Produktionen, auf Proben, dass es einen großen Respekt gibt vor allen anderen Abteilungen und Gewerken, die eben genauso für Theater arbeiten wie SchauspielerInnen. Das heißt, Theater ist ja immer sowas wie, was man auf der Bühne sieht, ist die obere Spitze vom Eisberg. Und hinter allen Menschen, die auf der Bühne stehen, stehen einfach ungefähr 7 andere Menschen, die dafür sorgen, dass der Lappen eben hochgeht. Und dafür ein Bewusstsein zu haben in Teams. Ich glaube, dass wir ein Ensemble hier haben mit Menschen, die alle sich als politische Wesen begreifen und die Bereitschaft haben und eben auch ein genuines Interesse daran haben, über Gesellschaft und über Welt nachzudenken. Und wie fruchtet dieses Nachdenken in der Gesellschaft? Also was sehr viel besser funktioniert, als ich dachte, ist beispielsweise ein Gegenwartstext wie Druck, der die Geschichte erzählt von migrantisierten Menschen, also ein sehr spezifisches Thema und den Erwartungsdruck einer Gesellschaft an diese Menschen, sich zu integrieren. Also ein großer Diskurs, der da dahinter steckt, der durchaus komplex ist und der keine Unterhaltung ist. Druck von Arat Dabiri. Regie Tusal Mo'ul. Premiere Freitag, 28.11.2025. Ich habe es ihm gesagt. Mach was Ehrliches, integrier dich. Sei gut, sei brav, sei keine Schlagzeile, sei ein positives Beispiel. Von Integration? Sei so wie die anderen. Was hat das mit Integration zu tun? Bist du dumm? Wir sind hier geboren in Wien. Du, ich, unser Bruder, wir sind Kinder dieser Stadt. Denk doch nur an das letzte Mal in Teheran. Wir waren nur Kinder, spielten auf der staubigen Straße vor dem Haus unserer Großtante, dort in Teheran. Die Sprache unserer Eltern, die Sprache unserer Familie, laute Stimmen, prächtiges Gelächter. Baba und Amu rauchten ihre Zigaretten und sprachen über Kultur und Wandel, Geld und Politik. Sie sprachen über die Zukunft. Und sie sahen ihrer Zukunft beim Spielen zu. Es waren Zeiten, in denen ein Wort so oft fiel. Regime. Und sie wie ein dunkler Mantel über unsere Straßen legte, die Alten beschäftigte, sie auf Trab hielt, verängstigte und sich in unsere Köpfe brannte. Im Gespräch mit Lene Grösch fällt mir auf, dass sie ihre künstlerischen Ambitionen unmittelbar mit der gesellschaftlichen Bedeutung ihrer Theaterarbeit verknüpft. Unprätentiös und sehr sozial empathisch. Wir brauchen diese Orte der Begegnung und wir brauchen das unter anderem, also neben dieser Tatsache, auch weil Theater, glaube ich, Orte sein können gegen Einsamkeit. Und Einsamkeit ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Das ist ein riesiges Thema nicht nur bei alten Menschen, sondern gerade auch bei Jungen. Und da ist Theater ein absolutes Angebot. Und da müssen wir, glaube ich, hinkommen, dass Menschen genau dieses Angebot eben auch alleine wahrnehmen können und das tun. Und dass sie sich nicht alleine fühlen, wenn sie zu uns ins Theater kommen, sondern dass wir ihnen das Gefühl von Gemeinsamkeit und von Gemeinschaft geben können. Wir entwickeln gerade beispielsweise mit unseren Fördervereinen gemeinsam die Idee, bei uns eine Ecke zu schaffen, wo sich Menschen treffen können, die alleine kommen und wo klar ist, wer sich in dieser Ecke und in diesem Teil des Foyers befindet, hat Lust auf Austausch mit anderen Menschen. Der bisherige Nur-Zuschauer Olaf Pirk ist ein guter Adressat für dieses Projekt. Und mittlerweile ist er im Vorstand der Freunde des Staatstheaters Nürnberg. Mich treibt tatsächlich Corona ins Theater, auch wenn es lange her ist. In der Corona-Zeit hat das Theater sehr viel gemacht und hat im Prinzip wieder richtiges Leben nach Hause gebracht, wo wir alle uns nicht mehr begegnen durften, hat das Theater tatsächlich versucht, über verschiedene Kanäle zu streamen und auch wieder in Kontakt zu treten, tatsächlich auch live mit den Zuschauern zu interagieren, haben sogar so was gemacht wie, du kannst selbst das Schauspiel beeinflussen durch Abstimmung am Arena. Und das hat mich dann dazu gebracht zu sagen, Mensch, die haben da viel für mich getan, mich rausgeholt aus der Isolation, denen gebe ich was zurück. Seitdem gehe ich sehr regelmäßig ins Theater. Und bevor wir gleich loslaufen in Richtung Kammerspiele und da auch erstmal auf die Bühne uns von hinten nähern, also da wo Sie normalerweise reingehen, erzähle ich ganz kurz was über die Geschichte dieses Hauses, weil hier war nicht immer ein Theater. Auch Lene Grösch führt nun durchs Haus und ich mache mich auf den Weg nach Bremen, wohin sie mich mit besonderem Gruß an ihren geschätzten Kollegen Stefan Bläske geschickt hat. Das Schauspielhaus des Theaters Bremen am Goetheplatz prägt seit über 100 Jahren die norddeutsche Theaterlandschaft. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1913 war das Haus ein wichtiger Ort für künstlerische Innovation und gesellschaftliche Debatten. Bedeutende Künstlerinnen und Künstler wie der Regisseur Kurt Hübner, unter dessen Intendanz das Theater in den 1960er Jahren bundesweit Aufmerksamkeit erhielt, sowie Schauspielerinnen und Schauspieler wie Bruno Ganz, Edith Klever und Jutta Lampe waren hier tätig. In einer Interimszeit seit dem Tod des Intendanten Michael Bürgerding Anfang 2025 übernahm ein Team die Theaterleitung. Stefan Bläske verantwortet darin die Leitung des Schauspiels, bevor ab der Spielzeit 2027/28 Armin Petras das Ruder übernimmt. Stefan Bläske wird mich gleich auf die Probebühne führen, wo gerade eine der ersten Proben zur Uraufführung eines Dokumentartheaterstückes zu ganz besonderer Bremer Geschichte von Melina Spieker und Jan Großfeld stattfindet. Ja, genau. Doch davor trinken wir erst einen Kaffee in sehr einladender Atmosphäre. Was ist das hier für ein Ort? Ja, das ist sehr gut geglückt hier, dass der Raum, der eigentlich nur ein Theaterfoyer ist, umgebaut wurde zu einem Café und dass da den ganzen Tag Studierende sitzen und Menschen kommen und hier ihre Tage verbringen und abends dann auch ins Theater gehen. Also das Theater nicht der Ort ist, wo man nur abends zur Vorstellung kommt, sondern dass man sich hier auch gerne tagsüber aufhält und mit den Künstlerinnen in Kontakt kommt. Und also das funktioniert ganz gut hier. Und hier, das ist eine Art Durchgangsort, von dem aus man in das kleine Haus geht. Und da probt gerade Raub, verladene Erinnerungen, unser aktuelles Stück über die sogenannten Arisierungen, also über die Frage, wie Jüdinnen und Juden in der Zeit des Nationalsozialismus enteignet wurden und wie Menschen davon profitiert haben. Und wir machen das am Beispiel von Bremen. Da gibt es die berühmte Firma Kühn und Nagel, Logistikunternehmen, die sehr daran mitgewirkt hat, an dem Transport von geraubtem Gut aus ganz Nordeuropa zurück nach Deutschland. Aber wir wollen eben auch fragen, was ist eigentlich die Verantwortung der Gesamtgesellschaft? Also wir wollen nicht mit dem Finger auf Einzelne zeigen, sondern schauen, was ist das für ein System, wo eigentlich alle davon profitieren, dass Jüdinnen und Juden ihren Arbeitsplatz verlieren, ihre Wohnungen verlieren. Auf der Probebühne ist das gesamte Ensemble versammelt. Die Probe hat begonnen. Are you listening now? Are you listening? Are you listening now? Are you listening to what you are hearing? Are you hearing while you listen? Can you listen to a memory of your past? Whose sounds are too far to hear? Das ist jetzt die erste Videoprobe. Wir sind am Ausprobieren. Ganz kurz, wenn wir weitergehen im Text. Der erste von der Firma Kühne und Nagel gecharterte Frachter mit geraubten Einrichtungs- und Haushaltsgegenständen aus den Niederlanden trifft in der Hansestadt ein. Mhm. An Bord befinden sich unter anderem 220 Armsessel, 140 Rollen Linoleum, 18 Bücherschränke, 61 Buffet, 34 Kleiderbehälter, 37 Gaskocher, 16 Petroleumkocher, 35 Divan, Sofas, 23 Trockengestelle, 77 Eimer, 21 Gaskocher, 2 Kochherde, 2 Geyser, 1 Grammophon, 2 Gasherde, 46 Herde, 1 Gasofen, 28 Öfen, 8 Petroleumöfen, 126 Schränke, 2 Kinderwagen, 32 Uhren, 27 Kohleneimer, 9 Zeitungshänger, 158 Lampen, 93 Bettgestelle, 10 Liegestühle, 8 Mangel, 11 Arzneikästchen, 62 Nachttische, 6 Papierkörbe, 11 Schirmständer, 309 Wandbilder, 13 Schreibtische, 110 Spiegel, 105 Betten, 598 Stühle, 17 Bügelbretter, 363 Tische, 245 Teppiche, Läufer, 58 Kübel, 42 Teetische, 11 Putztische, 43 Treppen, 22 Mülleimer, 8 Waschkessel, 4 Wäschekörbe, 23 Waschtische, 307 Kisten mit Glasgeschirr. Der Anfang Dezember in Amsterdam verpackte Hausrat hat vermutlich ursprünglich den im Sommer 1942 deportierten jüdischen EinwohnerInnen Amsterdams gehört. 16. Dezember 1942. Melina Spieker ist Regieassistentin am Theater Bremen. Es ist ihre erste eigene Inszenierung dort, die sie zusammen mit Jan Großfeld erarbeitet hat. In dem Stück Raubverladene Erinnerung gehen wir an die Orte in Bremen, die mit der Arisierung, sogenannten Arisierung der jüdischen Bevölkerung von 1933 bis 1945 eng verknüpft ist und gucken uns genau an, was ist passiert und legen quasi eine Folie darüber zur Gegenwart. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auch auf die Stadtgesellschaft und jetzt konkreter bezogen auf die sogenannte M-Aktion, in deren Rahmen geraubtes jüdisches Eigentum aus Westeuropa nach Nazi-Deutschland transportiert wurde, unter anderem von Kühne und Nagel. Und da gibt es in Bremen sehr viele für verschiedene Orte zum Beispiel, die über den Stadtraum verteilt sind, wo öffentliche Versteigerungen, Verkaufsaktionen stattgefunden haben. Zum einen geht es uns darum, diese Orte als solche auch zu markieren oder sichtbar zu machen und auch die Frage nach den Gegenständen zu stellen, wer waren die Leute, die zu diesen Versteigerungen und Verkaufsaktionen gegangen sind, wer hat quasi dann auch dadurch im Kleinen von der Enteignung der jüdischen Bevölkerung profitiert. Die Filmgeschichte von der Firma Kühne und Nagel ist natürlich sehr zentral für die Stadt Bremen. Und für unser Thema, ausgehend von der sogenannten Arisierung, was aber sehr wichtig ist, ist für uns, dass wir nicht nur auf eine Institution, auf eine Firma gucken, sondern dass wir den Blick auf die gesamte Bremer Stadtgesellschaft richten und gucken, wer sich auch zu MittäterInnen gemacht hat bei der sogenannten Arisierung, bei Auktionen, wo Menschen ins Weserstadion geströmt sind. Was wir de facto wissen, ist, dass es bis zum heutigen Zeitpunkt keine veröffentlichte Studie zu der Firmenhistorie von Kühne und Nagel selbst gibt. Die Produktion repräsentiert einen wichtigen Teil der aktuellen Bremer Programmatik am Theater. Die Auseinandersetzung mit Geschichte in dokumentarischen Formen, die auch vom Ensemble vorangetrieben wird. Mein Name ist Judith Goldberg und ich bin Schauspielerin am Theater Bremen. Ich bin Emma Flossmann und ich bin auch Schauspielerin am Theater Bremen. Mein Name ist Guido Gallmann, gehöre auch zum Schauspielensemble. Ich bin Levin Hofmann. Wir haben vor einigen Jahren ein dokumentarisches Theater gemacht zur Hübner-Ära. Genau, ist auch schon eine ganze Weile her und da haben wir auch viel recherchiert. Wir waren im Tanzfilminstitut, wir haben Zeitzeugen befragt, wir waren im Fundus, wir haben Originalkostüme gefunden, wir haben Videoaufnahmen zur Verfügung gestellt bekommen, die es dann doch noch gab, von den legendären Aufführungen wie Hamlet. Also wenn wir jetzt zurückgucken, was Fassbinder hier gemacht hat oder eben Zadek oder was auch im Bunker Valentin passiert ist, ja, da können wir ja nur sagen, wow. Also was für eine Kraft, was für eine Power, was für eine Vision, ja, und was für ein Bedürfnis diese Theaterleute auch hatten, den Mief zu sprengen oder neue Formen zu finden. So, ne? Und das würde gar nicht sagen, dass man da rückgewandt irgendwie da sich so orientiert. Aber das zu wissen, empfinde ich jetzt gerade eher als Bereicherung. So, ne? Dass man so da durchaus was lernen kann auch noch davon. Kurt Hübner ist immer noch eine Lichtgestalt, nicht nur des Bremer Theaters. Von 1962 bis 1973 prägte er dort als Intendant den Bremer Stil. Der wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Schauspiels in ganz Deutschland und darüber hinaus hatte. Man fragt sich, wie viel davon noch lebendig ist. Weil Bremen natürlich so eine Selbsterzählung hat, zurückgehend in die Hübnerzeit und Kresnik. Und sowohl quasi das Haus als auch das Publikum sagt, ja, wir sind so offen und der Bremer Stil und das war die große Innovation in Deutschland. Und das ist aber sehr angenehm, weil dadurch sich das Publikum bis heute auch als innovationsoffen definiert und auch wenn sie vielleicht mal was ein bisschen zu experimentell finden, sagen, klar, das muss auch so sein. So soll Theater auch sein und es gehört sich auch so. Und es gab damals ja auch schon viele Skandale. Also es gab quasi ein sehr politisches Theater und ein sehr, sehr auffühlendes Theater. Und das ist so ein bisschen im kollektiven Gedächtnis geblieben. In welche Richtung entwickelte es sich unter dem letzten Intendanten, der ja im Januar 2025 überraschend verstarb? In der Zeit jetzt von Michael Bürgerding wurde es wahrscheinlich auch ein sehr stark ein literarisches Theater, weil er als Germanistikprofessor einfach auch sehr viele Romanadaptionen und so weiter eingebracht hat. Und insgesamt versuchen wir aber schon immer Stoffe zu nehmen, die sehr zeitgenössisch sind. Also Bremen war wirklich seit langem schon und jetzt in der aktuellen Phase und Intendanz auch wahrscheinlich umso mehr ein Theater, was sehr wenig Klassiker gespielt hat, sehr wenig alte Texte oder wenn, dann sehr mit einem starken neuen Zugriff und immer sehr zeitgenössisch gedacht hat auf eine Art. Und mal mit Uraufführungen von Theaterautorinnen, aber sehr oft eben Romanadaptionen, projekthafte Arbeiten. Und das kommt alles auch sehr gut an, muss man sagen. Hören wir kurz in eine derartige Inszenierung hinein. Kohlhaas No Limits von Felix Krakau nach Heinrich von Kleist. Regie Felix Krakau. Premiere Februar 2025. Die Menschen, die standen in alle Spalier. Kohlhaas! Er war ein Star! Kohlhaas! Die Menschen liefen zu ihm. Kohlhaas! Und so war Kohlhaas heute mittlerweile auf Leitung. 30 Köpfe angewachsen, plus minus. Als sie schließlich in Wittenberg angelangt waren, steckten sie die Stadt, während die Bewohner in tiefen Schlaf lagen, an mehreren Ecken zugleich in Brand. Die Inszenierung von Felix Krakau zeigt eine aus den Fugen geratene Rechtsordnung und die Konsequenzen überbordender Wut. Sie richtet sich deutlich auch an ein jüngeres Publikum und bietet Diskussionsanreize. Jetzt geht es darum, dem großen Erbe verpflichtet zu bleiben und relevant zu sein für ein heutiges Publikum. Und das versuchen wir hier in ganz verschiedenen Richtungen, eben einerseits für junge Menschen Theater zu machen, mit den Familienstücken, mit Abiturstoffen, Menschen bei ihrem Erstkontakt mit dem Theater irgendwie zu verlocken, dass sie daraufhin vielleicht öfter kommen, dass man mit junger Regie sich diesen Abistoffen nähert und dann diese pubertierenden Menschen abholt, die ja eigentlich da noch gar nicht von sich aus hingehen. Und natürlich gehört zu diesem Versuch der Öffnung auch, sich in Bezug auf Diversität und Inklusion zu öffnen. Mit Inklusion meint Stefan Bläske explizit auch migrantische Communities, die zum Beispiel durch Projekte wie Istanbul von Selen Karar angesprochen werden. Kein Wunder also, wohin er mich als nächstes schicken wird. Meine Empfehlung ist, zu Selen Karar zu gehen, nach Essen. Erstens, weil sie bei uns eine ganz tolle Produktion gemacht hat, schon vor 10 Jahren. Istanbul, die seit 10 Jahren ausverkauft ist und schon über 150 Vorstellungen hier spielt und ganz neues Publikum auch ans Theater Bremen bringt. Und zweitens, weil ich interessant finde, was sie da als Intendantin jetzt mit ihrem Neustart gemacht hat. Das Schauspiel Essen versteht sich unter der Leitung von Selen Karar als zeitgenössisches Stadttheater mit klarer Gegenwartsperspektive. Im Zentrum steht ein offenes, diverses, neues deutsches Theater, das klassische Stoffe, neue Dramatik und partizipative Formate verbindet. Ziel der Intendanz ist es, die Vielfalt der Stadtgesellschaft auf der Bühne sichtbar zu machen, neue Stimmen und Perspektiven einzubinden und das Theater stärker in die Stadt hineinzuöffnen. Als Ort künstlerischer Auseinandersetzung und gesellschaftlichen Dialogs. Als Einstieg zur Begegnung mit Selin Karar in Essen erst einmal ein kurzer Ausschnitt aus ihrem Erfolgsstück Istanbul. Das ist ein Abend, womit wir sowohl die klassischen AbonnentInnen als auch die türkischstämmige Community oder nicht nur die, sondern auch sehr, sehr viele andere Menschen erreichen und auch Leute erreichen, die sonst nicht ins Theater gehen und auch sagen, ich kann mit dieser Institution nichts anfangen. Oder wir haben auch sehr viele Leute bei Istanbul drin, die noch nie im Theater waren, die wirklich das erste Mal ein Theater betreten. Der Abend ist komplett auf Deutsch, also deutschsprachig. Die Songs von Sezen Aksu sind alle türkisch, sind 15 Songs und die werden auch in Originalsprache gesungen. Teilweise auch von deutschsprachigen Schauspielenden. Und das ist das Konzept, dass wir verdreht die Gastarbeitergeschichte erzählen, ausgehend von der Utopie, was wäre, wenn das Wirtschaftswunder in der Türkei stattgefunden hätte und die Deutschen damals nach Istanbul ausgewandert wären. Dieser Abend schafft wirklich, also es klingt immer so pathetisch, aber der schafft Brücken. Also da sitzen dann wirklich Menschen, die seit Jahren hier leben, Menschen, die behaupten, seit Jahren türkische NachbarInnen zu haben oder sonst was. Und plötzlich kommen die in einen Austausch und bedanken sich für diesen Abend. Vazgeçtim gözlerimden vazgeçtim. Sözlerinden bir ah de yeter. Sessizce, kimsesizce gönderdim dudakları. Istanbul. Ein Sezen Aksu Liederabend von Selin Karar, Thorsten Kindermann und Akin Emanuel Schipal. Ich bin durch mit Essen. Ich will nicht zurück nach Deutschland. Ich bin keine Gastarbeiterin. Ich bin hier nicht zu Gast. Ich fühle mich hier wohl. Ach, ja. Das ist aber schön, dass du dich hier befindest. Du musst ja auch nicht jedes Jahr aufs Neue einen Stempel bei der Ausländerbehörde abholen für deine einjährige Aufenthaltserlaubnis. Mich sieht hier keiner als Türken an und dich auch nicht. Auch wenn du dir noch so viel Mühe gibst, noch türkischer zu sein als all deine Freundinnen. Du bist nicht türkisch. Du wirst niemals türkisch sein. Auch wenn du noch so schnell ihre Sprache lernst, wenn du noch so gute Noten nach Hause bringst, wenn du immer schön fleißig bist, die entscheiden über dich. Die machen dich zum Türken oder zum Deutschen, ganz wie die wollen. Also ich werde mich so wie du mein Leben lang zwischen den Stühlen sitzen. Du kannst nicht einfach abhauen und irgendwann, wenn du wieder Bock hast, zurückkehren zu dem, was du zurückgelassen hast und denken und erwarten, dass alles genauso wieder ist. Du hast dich doch verändert. Die Zeit hat sich verändert. Die Heimat, von der du sprichst, die gibt's nicht mehr. Ja, doch bald studieren. Wollte ich dir eigentlich unter anderen Umständen sagen. Stücke wie Istanbul haben sicher dazu beigetragen, dass Selin Karar gerne das Etikett des postmigrantischen Theaters angeheftet wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass es bestimmte Entwicklungen gibt. Es ist wichtig, dass man bestimmte Sachen auch in Kategorien einordnen kann. Ich glaube, das postmigrantische Theater entstand auch, weil man irgendwann gesagt hat, nach der Gastarbeiterliteratur, Gastarbeiterfilme, Gastarbeitergeschichten. Jetzt braucht es so den nächsten Schritt. Und ich glaube, dass dieser Begriff, wahrscheinlich damals in Berlin und auch durch das Theater, was Shermin Langhoff gemacht hat, dass das so sehr wichtig war zu dieser Zeit. Ich habe nur selber als Theaterschaffende irgendwann gemerkt, ich kann mich mit diesem Begriff nicht identifizieren. Ich laufe nicht rum und sage, ich mache postmigrantisches Theater. Aber meine Arbeiten wurden sehr oft in allen Kritiken, egal was ich inszeniert habe, wurde es immer mit postmigrantischem Theater in Verbindung gebracht und etikettiert. Und das war immer etwas, was mich sehr gestört hat. Also ich habe auch meine eigene Sozialisation und meine Prägungen, die ich dann mitbringe und in meine Regiearbeit reinfließen lasse. Und warum wird das dann von außen betrachtet als postmigrantisch eingeordnet? Das war etwas, was mich immer sehr genervt hat, weshalb ich auch gesagt habe, ich möchte in Essen dieses neue deutsche Theater machen. So wie sie es auch an anderen Bühnen als Regisseurin macht. Wie zum Beispiel am Theater Düsseldorf mit der Inszenierung von Eugène Ionescos Die Nashörner. Ich finde, dass die Nashörner nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt gerade sind. Und das Tolle ist, es ist wahnsinnig toll geschrieben. Es ist aus dem Genre absurdes Theater. Man liest das Stück und denkt sich ja total verrückt. Da sitzen Menschen im Café und plötzlich galoppiert ein Nashorn an einem vorbei. Und diese Menschen, diese Stadtgesellschaft entwickelt sich peu à peu zu Nashörnern, bis ein einziger übrig bleibt und sagt, ich bleibe Mensch, ich bleibe, was ich bin und ich werde mich nicht zu einem Nashorn entwickeln. Die Nashörner von Eugène Ionesco, Regie Céline Cara, Premiere am 12. Dezember 2025. Jetzt haben Sie auch die Administration auf Ihrer Seite. Nirgendwo mehr ein Mensch. Wir sind allein übrig geblieben. Das wolltest du doch. Du wolltest es. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Was war das? Das sind Sie. Hab keine Angst. Wir sind zusammen. Vielleicht sind wir dran schuld. Schuldgefühle sind gefährlich. Leben wir unser Leben. Seien wir glücklich. Glücklich sein ist unsere Pflicht. Ich habe Kopfschmerzen. Ich liebe dich. Das wird auch wieder nachlassen. Es ist eine vorübergehende Schwärmerei von allen. Das wird nicht nachlassen. Das ist endgültig. Ich liebe dich bis zum Wahnsinn. Die sind alle verrückt geworden. Die ganze Welt ist krank. Die sind krank. Aber wir werden sie nicht heilen. Wir müssen einen Weg finden, uns mit ihnen zu verständigen. Ach, die verstehen uns doch nicht. Wir müssen versuchen, ihre Psychologie zu verstehen, ihre Sprache zu lernen. Verstehst du? Was denn für eine Sprache? Hör doch mal hin. Das ist doch keine Sprache. Was weißt du denn schon davon? Mir wird das alles so viel. Ich halte das nicht mehr aus. Ganz ruhig. Ich bleib mal lieber in der heutigen Zeit. Also auch wenn Ionesco das Stück als bezogen auf die politischen Entwicklungen in Europa geschrieben hat, finde ich es toll zu sehen und auch wieder zu erkennen, was auch heute in unserer Gesellschaft passiert. Und etwas Absurdes, was uns noch so fremd erscheint oder noch so weit weg und wo man dann aber merkt, egal welcher Mensch wie gebildet ist, also bestimmte Ideologien, so was passiert, wenn wir unsere eigene kritische Urteilskraft verlieren? Was passiert, wenn wir unsere Individualität verlieren? Und was bedeutet es, wenn die Menschen einfach mitlaufen, selber nicht mehr nachdenken und auch keinen Widerstand leisten? Man kann Fragen stellen, man muss nicht immer gleich mit allem einverstanden sein. Und ich finde, dass wir auch heute jetzt mit dem Rechtsruck, wo auch immer mehr rechte Kräfte und ja, wo vieles Normalität geworden ist. Das, wo wir vor 10, 20 Jahren noch gesagt haben, das wird in Deutschland so nicht passieren. Das finde ich schon bemerkenswert, dass man das doch immer wieder zulässt beziehungsweise schweigt und Dinge, die vor 10, 20 oder 30 Jahren uns so unrealistisch vorkamen, doch plötzlich unsere Normalität geworden sind. Eine Normalität, die nach einem Korrektiv verlangt. Kann das Theater dies leisten? Also das wird die große Frage sein, was müssen wir machen, wie müssen wir Theater denken, um zu überleben? Und dazu zählt eigentlich, dass wir nicht an der Realität vorbei Theater machen dürfen. Also Theater waren schon immer Orte, wo Fragen gestellt wurden, wo man in die Auseinandersetzung gegangen ist, wo kontroverse Themen besprochen wurden. Dazu gehören auch die ganz normalen klassischen Stoffe, der klassische Kanon, aber auch zeitgenössische Dramatik, experimentellere Formate, Kinder- und Jugendtheater und. Also das würde ich nach wie vor alles weiterhin in diesem großen Topf an Theater der Zukunft sehen. Hallo. Ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr könnt vielleicht ein bisschen in die Ecke gehen. Karl kann auch mitgehen. Die drei können bestimmt gut was erzählen. Okay. Würdet ihr mir mal erzählen, wie hat es euch denn gefallen? Gut. Was war am besten? Als der Vater gefressen wurde. Und kanntet ihr die Geschichte schon? Ja. Und war das jetzt so, wie ihr sie auch gelesen habt, oder war es ganz anders? Ganz anders. Was war anders? Erzähl mal. Dass der Ball, also das mit dem Ball war richtig, aber dass er halt dann noch danach, als der das Gold vergraben hat, dann wurde er halt noch gefesselt an einem Baum. Okay. Und was hat euch gar nicht gefallen jetzt? Für mich war der Blitz. Bitte? Der Blitz und das Wand. Das war das Beste. Was hat euch nicht so gefallen? Nicht so hat uns gefallen. Es war nicht, uns hat nicht so, also mir hat nicht so gefallen, dass es nicht so spannend war. Aber es ist in dem einen Film spannender als in dem. Und geht ihr öfters in Theater? Nein. War das erste Mal? Ich ja. Das erste Mal? Und schon das zweite Mal? Ja. Und das zweite Mal. Wird es jetzt mehr sein? Habt ihr wieder Lust auf mehr? Ja! Das Feuer war auch gut um die Nase. Die, okay, super. Der Wald war so gruselig. Ja. Wer war gruselig? Der Wald war gruselig? Ja, war richtig ausgespuckt. Und der Blitz war auch gruselig. Okay, super. Wo die ausgespuckt wurden und wo die das Feuer angemacht haben. Okay. Meine Augen waren richtig gruselig. Alles klar, danke euch. Vielen Dank. Das Publikum der Gegenwart auch in theaterferneren Schichten zu erreichen, ist eine Aufgabe der Stadtdramaturgie, die man auch in Essen sehr wichtig nimmt. Ich lerne die Stadt besser kennen und ich lerne das Publikum immer besser kennen. Auch wenn ich aus der Region komme und meine Mutter auch Essenerin ist, ich habe die letzten 15 Jahre in Bochum gelebt, also die Region ist mir schon sehr vertraut. Aber es kommt ja auch immer darauf an, in welcher Zeit man welchen Spielplan erstellt. Und das ist, finde ich, auch die Besonderheit am Theater, dass man nie an der Realität draußen vor der Tür, dass man nie an dieser Realität vorbei einen Spielplan machen darf. Also deshalb sammeln wir die Themen und setzen Schwerpunkte, bevor wir einen Spielplan erstellen. Zuständig für das Erforschen der Realität draußen ist zum Beispiel die Stadtdramaturgin Katharina Rösch. Ich treffe sie nach einer Nachmittagsvorstellung von Pinocchio. Bei uns geht es darum, wie wahrscheinlich an vielen Theaterhäusern auch, wie wir das Theater gestalten können, sodass sich da möglichst viele in der Stadt wiederfinden, sich damit identifizieren können, sich eingeladen fühlen, überhaupt erstmal diesen Weg gehen, diesen Ort zu betreten, der vielleicht aus einer Innenperspektive TheatermacherInnen oder Menschen, die einen Zugang zu haben, erstmal als sehr offen vorkommt. Und mit der Stadtdramaturgie haben wir Projekte, wo wir nochmal aktiv zugehen auf Menschen in der Stadt, die einladen, auch diesen Ort mitzugestalten. Zum Mitgestalten lädt dann beispielsweise ein Frauenfest ein, wo man auch mit verschiedenen migrantischen Gruppen oder Frauengruppen zusammenarbeitet. Und es gibt eine Initiative, die nennt sich Critical Friends, wo Menschen aus der Stadtgesellschaft eingeladen sind, sich regelmäßig mit dem Theater auszutauschen. Eines ihrer Projekte nennt sich Willst du mit mir ins Theater gehen? Und das ist jetzt ein eigenes Format, wo eben Menschen aus der Stadt, die hier angedockt sind als Critical Friends, andere mit ins Theater nehmen. Das heißt, sie laden ein diejenigen, die sich vielleicht alleine fühlen, die alleine nicht ins Theater gehen wollen, aber vielleicht mit einer Gruppe, aber auch diejenigen, die vielleicht noch nicht hier waren, die brauchen so eine kleine Starthilfe. Das begleitete Schauen ist ein freundliches Anstupsen gegen die Einsamkeit und Starthilfe einer zu entwickelnden Theaterleidenschaft. Aber die Leidenschaft stellt sich nicht sofort ein. Ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt, alle zu erreichen. Also es gab auch so einen Slogan, Theater für alle. Und ich halte da auch dran fest, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das ist natürlich das Ziel, eine Vielfalt abzubilden, eine Vielfalt zu erreichen im Publikum, was ist ein sehr beschwerlicher Weg. Und das heißt, eine Veranstaltung reicht da nicht aus. Das muss man jeden Tag wiederholen und erneuern. Das, was ich wirklich magisch finde am Theater, ist, dass durch die Zusammenstellung von bestimmten Menschen auch jeden Abend vor Ort etwas Neues entsteht. Wir können nur arbeiten, wenn das Publikum da ist. Wenn die Menschen kommen, geht der Vorhang hoch. Und wir können nicht an den Menschen vorbei ein Theater machen. Die Theatermagie. Ein Phänomen, das sich zumindest nicht unbedingt aufzwingt. Jedenfalls nicht jedem und jeder. Festhalten kann man jedenfalls, dass das Theaterglück sich nicht einfach so einstellt. Und es ist kein Wunder, dass es häufig von den Macherinnen und Machern beschworen wird. Die Theatergänger brauchen doch den kleinen Motivationsstups. Denn der Genuss will gelernt, geübt und immer wieder gesucht sein, um irgendwann einmal von tollen Theatererlebnissen belohnt zu werden. Vielleicht. Denn Theater kann auch mühsam sein. Und weiter geht's. Vasco Böhnisch ist jetzt dieses Jahr im Sommer angetreten. Ich schätze Vasco als Dramaturgen sehr. Ich finde, dass er ein tolles Ensemble und ein tolles Programm zusammengestellt hat. Und deshalb würde ich Ihnen vorschlagen, dass Sie mal nach Hannover fahren und gucken, was die KollegInnen in Hannover machen. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Ein Uhr die Nachrichten. US-Verteidigungsminister Hegseth hat den Abzug von 5000 Soldaten aus Deutschland angeordnet. Das teilte der Sprecher des Pentagon Parnell mit. Demnach soll der Abzug der Soldaten in den nächsten 6 bis 12 Monaten abgeschlossen sein. Trump hatte Anfang der Woche mit einem Truppenabzug gedroht, nachdem sich Bundeskanzler Merz kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte. Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs rund 86.000 Soldaten in Europa stationiert, davon rund 39.000 in Deutschland. Die Polizei hat eine positive, vorläufige Bilanz des 1. Mai in Berlin gezogen. Bei der großen Demonstration von Linken und Linksextremen wurden am Abend nach einer ersten Zählung lediglich 3 Festnahmen wegen Störungen verzeichnet, wie ein Sprecher mitteilte. Die Zahl der Teilnehmer werde auf etwa 10.000 geschätzt. Im gesamten Tagesverlauf habe es Festnahmen im mittleren zweistelligen Bereich gegeben. Sowohl bei den vielen Demonstrationen als auch bei den Straßenfesten und Feiern in Parks. Einige Polizisten seien etwa bei Widerstandshandlungen leicht verletzt worden. Hunderttausende waren zuvor bundesweit dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt, anlässlich des Tages der Arbeit für ihre Rechte als Arbeitnehmer zu demonstrieren. Auf der zentralen Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Nürnberg rief die Vorsitzende Fahimi dazu auf, ein Bollwerk gegen Rückfälle in die Anfangszeiten des Kapitalismus zu bilden. Auf Kuba haben am Tag der Arbeit Hunderttausende gegen die Politik der USA protestiert. In der Hauptstadt Havanna nahmen nach Regierungsangaben mehr als 500.000 Menschen teil, darunter auch Präsident Díaz-Canel und der frühere Staatschef Castro. Nach Angaben des regierungskritischen Auslandsportals CyberCuba nahmen deutlich weniger Menschen teil, als das sozialistische Regime in den vergangenen Jahren behauptet hatte. Trump hatte zuletzt mehrfach mit schärferem Vorgehen gegen Kuba gedroht und offen von einer möglichen, Zitat, Übernahme gesprochen. Wenige Stunden nach der Kundgebung in Havanna verschärfte Washington die Sanktionen gegen das Land. Einer Verfügung zufolge können nun auch Strafmaßnahmen gegen Personen oder Institutionen verhängt werden, die den kubanischen Sicherheitsapparat unterstützen oder in Verbindung mit Korruption oder Menschenrechtsverletzungen in Kuba stehen. Kuba leidet unter der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Europäische Kommission behält sich nach der von US-Präsident Trump angekündigten Anhebung von Zöllen Gegenmaßnahmen vor. Eine Sprecherin teilte in Brüssel mit, es gebe Optionen, um die Interessen der EU zu schützen. Trump hatte erklärt, die Zölle auf europäische Pkw und Lastwagen ab nächster Woche auf 25% zu erhöhen, weil die EU das im vergangenen Jahr vereinbarte Handelsabkommen nicht einhalte. Ursprünglich hatte Trump 15% verlangt. Die Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie Müller erklärte, zusätzliche Kosten durch höhere Zölle würden die Branche in einer ohnehin angespannten Lage hart treffen. Die Fraktionen von Union und SPD wollen einen besseren Schutz für Daten- und Stromkabel, die im Meer verlegt sind. Das geht aus einem Bundestagsantrag hervor, der dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio vorliegt. Die Abstimmung darüber ist für die kommende Woche geplant. Ziel ist es, die Bundesregierung dazu aufzufordern, den Zustand von Unterseekabeln regelmäßig überprüfen zu lassen. Deutschland müsse besser darin werden, beschädigte Leitungen zu erkennen und zu reparieren, heißt es darin. Zudem sei es erforderlich, sich in Sicherheitsfragen mit anderen Staaten stärker auszutauschen, auch mit denen der Asien-Pazifik-Region. Die gesenkte Mineralölsteuer zeigt erste Wirkung an den Tankstellen. Zum gestrigen Start gingen die Preise für Benzin und Diesel nach unten, allerdings weniger als die nun geltende Steuersenkung von rund 17 Cent pro Liter. Das geht aus Berechnungen des Bundeskartellamtes und des ADAC hervor. Der ADAC kritisierte, dass es zuvor zunächst eine Erhöhung der Tankstellenpreise gegeben habe. Der Präsident des Bundeskartellamtes Mund betonte, seine Behörde werde die Entwicklung genau beobachten. Das Wetter. Nachts meist klar, Tiefstwerte 0 bis 11 Grad. Am Tage zunächst sonnig, später von Westen Wolkenaufzug, örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter, 20 bis 29 Grad. Morgen heiter bis wolkig im Norden sowie im Bergland örtlich Schauer und Gewitter, 19 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag gebietsweise Schauer, im Südosten und in der Lausitz auch sonnig, 13 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Künstlerischer Traum und Irdischer Plan. Eine lange Nacht über das Theatermachen von Horst Konietzny. Das Schauspiel Hannover ist die zentrale Sprechtheaterbühne der Staatstheater Hannover und zählt zu den traditionsreichsten Theaterhäusern Norddeutschlands. Das monumentale Schauspielhaus an der Prinzenstraße wurde 1913 eröffnet und 1992 in die jetzige Form gebracht. Seit der Spielzeit 2025/26 steht das Haus unter der Leitung des Intendanten Vasco Bönisch, der das Theater als offenes, gesellschaftlich engagiertes Ensemblehaus weiterentwickeln will. Wir befinden uns im Zuschauerraum vor der Hauptbühne. 630 blau bezogene Sitze, die mit Mitgliedern unterschiedlicher Abteilungen des Theaters besetzt sind. Es ist Bauprobe angesagt und Konzeptionsvorstellung. Ich will gar nicht große Vorrede machen. Mein Name ist Vasco, ich bin der Intendant. Auf der Bühne werden Bauelemente des geplanten Bühnenbildes eingerichtet und diskutiert. Die Bauprobe ist der Tag, an dem ein Bühnenbildentwurf zum ersten Mal nach Form und Größe im Maßstab 1:1 markiert wird. Auf der Theaterbühne ist es ein sehr wichtiger Moment für die Produktion. Und wenn alles gut läuft, dann gibt es eine große Sicherheit für alle Beteiligten, dass man mit dem Entwurf auf der richtigen Spur ist. Es geht um das Eröffnungsstück der neuen Spielzeit, Romeo und Julia. In der Regie der jungen Regisseurin Lena Brasch. Das ist viel aufwendiger. Wir müssten zusätzlich einen Motor und Steuerung einbauen. Und deswegen haben wir uns so über die Kompromisse schon vorher geeinigt. Wie viele Sitze haben wir im Karussell am Ende? Eine wichtige Funktion in der Beurteilung der technischen Machbarkeit der Bühnenbildpläne hat der Werkstättenleiter. Mein Name ist Nils Hoyer, ich leite die Theaterwerkstätten der Staatstheater. Die Aufgabe bei diesem Bühnenbild ist das Zusammenführen von Budget und Bauumfang. Also das ist sehr sportlich. Wir wollen natürlich optisch ein bestmögliches Ergebnis und haben limitierte Ressourcen und die Aufgabe ist jetzt, eine tolle Gestaltung zu realisieren und da beginnt dann eben der Prozess, dass sich technische Möglichkeiten, Budget, künstlerische Ziele und Funktionen aufeinander zubewegen und in der gemeinsamen Arbeit dann zu Ergebnissen führen. Zentrale Verantwortung für das Ergebnis hat natürlich die Regisseurin Lena Brasch und die hatte, wie es scheint, erst einmal keine große Lust auf den Stoff. Das ist so eine Geschichte, die tausendmal erzählt wurde, auf tausend verschiedene Arten und Weisen. Und bisher hat mir immer der Zugang gefehlt, dass ich dachte, was gibt's denn da, was mich interessiert? Und es ist natürlich wesentlich mehr als nur diese Liebesgeschichte, die da drin stattfindet. Aber trotzdem ist so dieser Gedanke, sich auf die Eltern zu konzentrieren, ohne abzulenken von Romeo und Julia, aber sich auf die Kämpfe der Eltern zu fokussieren und zu schauen, ist diese Liebe, entsteht die auch da durch diese Feindschaft der Familien und nicht nur aus einer wirklichen Verliebtheit im Sinne von, man sieht eine andere Person und findet die toll, sondern vielleicht ist man auch dazu gezwungen, durch diese Einsamkeit, in die man als Kind gestürzt wird, wenn die Eltern so fokussiert sind auf sich selber und die eigenen Kämpfe. Naja, ich meine, das ist natürlich das Spielzeitmotto oder überhaupt das Motto des Theaters, Liebe will riskiert werden. Das ist ja so die Überschrift der ganzen Spielzeit und auch der kommenden Spielzeit. Und natürlich ist es ein Klassiker und ich glaube, Vasco weiß auch, wie ich mich solchen Stoff nähere und ja, dass man im Prinzip einfach schaut, wie kann man so eine Geschichte auch nochmal irgendwie wie jung erzählen oder im Zusammenhang mit der Popkultur bearbeiten. Vasco Bönisch weiß vor allem auch, welche Faktoren für so einen Spielzeitbeginn eine wichtige Rolle spielen. Und nicht unerheblich ist die Bekanntheit eines Stoffes und vor allem die Frage, ob er in der Schule verhandelt wird. Und Liebe geht natürlich immer. Die Liebe, würde ich sagen, ist Kern allen dessen, was wir tun und was wir vielleicht auch nicht tun. Also die Liebe gibt es, glaube ich, nie ohne ein Gegen, eine Spiegelung, ein Anti. Und das ist letztlich das, was uns hier im Theater auch interessiert. Also deswegen heißt es bei uns ja auch, Liebe will riskiert werden. Masko Bönisch hat mit der Spielzeit 2025/26 in Hannover begonnen. Es ist seine erste Intendanz, nachdem er zuletzt leitender Dramaturg und stellvertretender Intendant in Bochum war. Also ich sage es manchmal so ein bisschen im Scherz, bevor ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben hatte, war ich schon berufen für die Arbeitsgruppe Einsparszenarien. Und ehrlich gesagt ist es nicht ein Scherz, es war tatsächlich so, dass ich da schon früh in der Vorbereitungszeit berufen war, um mit dem Kultur-, mit dem Finanzministerium zu überlegen, wie denn das hier finanziell und strukturell weitergehen kann. Ein anderer Punkt ist bei so einem Neustart, dass so viele Menschen neu miteinander in Kontakt kommen. Also wir, die neu an dieses Haus gekommen sind, also die gesamte künstlerische Leitung, 2/3 des Ensembles, die komplette Dramaturgie, ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit. So viele Menschen, die in ein zum Teil eben bestehendes System kommen, aber sich auch untereinander erstmal kennenlernen müssen. Und das Ganze unter Bedingungen, dass wir von Tag 1 an wirklich im Rekord- oder Akkordtempo Produktionen, Premieren produziert haben, um schnell einen Spielplan, ein Repertoire aufzubauen, was dann die Menschen gerne gucken. Also das sind letztlich zwei Faktoren, sich kennenzulernen und unter solchen Bedingungen dann noch im besten Fall eine künstlerische Höchstleistung zu bringen. Das ist ein Stresspotenzial. Und überhaupt, dass sich kennenlernen, zu merken, die Person tickt so, die Person hat die Macken, die Person hat die Stärken, die Person hat die Schwächen, wie gehen wir damit um, wie kann man einander einschätzen, das sind schon tatsächlich Herausforderungen, die ein Stück weit größer sind, als ich sie vielleicht gedacht habe. Weil nur mit der Haltung, simpel gesagt, ich habe euch alle lieb und lasst uns miteinander eine gute Zeit haben, so einfach ist es tatsächlich nicht. Die Frau mit den 4 Armen. Regie Albrecht Schröder. Premiere 2. Oktober 2025. Es war das erste Mal seit der Expo 2000, dass Dinge, die in Hannover passierten, den Rest der Republik interessierten. Ja, also das finde ich jetzt schon interessant. Nach wenigen Monaten in Hannover eine interessante Herausforderung, wie wir dem, was jetzt das Ensemble betrifft, dem begegnen. Und inwiefern sich das dann eben teilweise auch nochmal mit einem Publikumsinteresse trifft, ist dann nochmal die nächste Frage. Eine Frage, die man am besten vom Publikum selber beantworten lässt. Celia Windorfer ist im Vorstand von den Schauspielfreunden. Theater bewegt mich sehr. Es ist ein Ort, wo ich konfrontiert werde mit politischen, menschlichen, geschichtlichen Themen. Es regt an, es wühlt auf und man kann nachher diskutieren und vielleicht die Welt und das Chaos, was rund um uns ist zurzeit, vielleicht besser verstehen. Und wenn es um eine wirklich greifbare Erweiterung Veränderung des Publikums geht, dann ist meiner Erfahrung nach der größte Effekt, wenn andere Menschen an den Inszenierungen beteiligt werden. Weil das am stärksten Hemmschwellen, Berührungsängste abbaut, hier diese vermeintlich heiligen Theaterhallen zu betreten, wenn wirklich die Schwester von, die Nachbarin und so weiter beteiligt sind, dann kommt man womöglich zum ersten Mal in dieses Theater. Und wenn wir es dann gut anstellen, dass die Menschen merken, dass nicht nur an diesem einen Abend sie gemeint sind und ihre Themen vorkommen, sondern vielleicht noch an dem anderen oder dem anderen und dem anderen, dann kommen sie auch wieder. Und dann kann man es schaffen, das Publikum so zu verändern und so zu haben, wie eigentlich unsere Gesellschaft ist und was wir als Theatermenschen immer proklamieren, dass das ja unser Ziel sei. Wenn es um die Beteiligung der Stadtgesellschaft geht, ist die Stadtdramaturgie gefragt. Mein Name ist Kat Hess und ich arbeite hier im Schauspiel Hannover in der Stadtdramaturgie. Die gibt es jetzt seit dieser Spielzeit mit Vasco Bönisch, ehemals junges Schauspiel und nennt sich jetzt Stadtdramaturgie. Mein Name ist Theresa Thalia und ich bin Teil des Draufsichtsrats. Der Draufsichtsrat schließt sich zusammen aus jungen Menschen verschiedenen Alters, von 8 bis aufwärts. Und wir gucken uns verschiedene Produktionen an und schauen uns an, was hinter der Bühne so passiert. Also man erlebt einiges, man taucht ein in eine komplett andere Welt. Und vor allen Dingen, also die Stücke, mit denen wir uns jetzt beschäftigen werden, das sind so verschiedene und es ist einfach so spannend, diese verschiedenen Welten gemeinsam zu entdecken und irgendwie herauszufinden, was diese Welt für einen bedeutet. Also natürlich ist es deprimierend, was gerade passiert in der Welt, keine Frage. Aber ich glaube, vor allen Dingen als junger Mensch muss man aufstehen und muss man was machen, dass es so nicht weitergeht. Und für uns ist es keine Option, still zu schweigen und uns zurückzulehnen, sondern wir müssen was machen. Und vielleicht ist auch ein Ansatz Theater, vielleicht ist auch ein Ansatz, eine bestimmte Inszenierung zu machen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir im Draufsichtsrat fühlen, dass wir alle gemeinsam was bewirken wollen irgendwo. Also, was ich noch sagen wollte, diejenigen, die am meisten reden, sich am meisten einbringen oder am meisten Redebeiträge haben, sind tatsächlich die 8-Jährigen. Mein kleiner Bruder ist auch 8 Jahre alt. Also ich muss auch sagen, die bringen auch richtig kreative Ideen mit, an die man vielleicht gar nicht denkt. Es sind ja immer bestimmte Themen, die einen herumtreiben. Und bei einem 8-Jährigen ist das zum Beispiel anders als jetzt bei mir, wenn ich 17 bin. Das sind andere Themen. Aber trotzdem ist es super interessant zu hören, was die auch denken. Und es ist vor allen Dingen auch wichtig, denen zuzuhören, weil die haben ja genauso ein Mitspracherecht. So, im Theater wäre jetzt eine Pause angesagt. Im Radio geht es einfach weiter, und zwar nach Düsseldorf. Diesmal nicht auf Empfehlung, sondern weil ich sowieso dort war, um mir Selin Karas Nashörner anzusehen. Und weil es die Gelegenheit gab, Wilfried Schulz zu treffen, der 2026 seinen Abschied von Düsseldorf vorbereitet. Das Schauspiel aus Düsseldorf gehört zu den bedeutendsten Sprechtheaterbühnen Deutschlands. Das markante, 1970 eröffnete Gebäude am Gustav-Gründgens-Platz wurde vom Architekten Bernhard V. entworfen und gilt mit seiner geschwungenen weißen Fassade als Ikone moderner Theaterarchitektur. Künstlerische Maßstäbe setzte besonders die Intendanz von Gustav Gründgens in den 1950er und 60er Jahren, die das Haus bundesweit prägte. In der Spielzeit 2025/26 steht das Düsseldorfer Schauspielhaus noch unter der Leitung von Wilfried Schulz und verbindet seine große Theatertradition mit zeitgenössischen Inszenierungen und neuen Stimmen des Gegenwartstheaters. Wilfried Schulz ist seit 2019 Intendant des Hauses. Er erneuerte es nach der großen Sanierung und öffnete es stärker für Stadtgesellschaft und neue Formen. 2026 feiert er nun seinen Abschied. Also wir sind ein großes Theater hier in Düsseldorf und wir spielen für die gesamte Stadtgesellschaft. Und natürlich machen wir auch Sachen, die sich teilweise mal spezifisch mit einer Problematik an ein spezifisches Publikum wenden. Workshops, Clubs etc., manchmal auch eine Inszenierung. Aber das, was mir wichtig ist, ist, dass verschiedene Menschen auf dieselbe Geschichte gucken. Schauspieler sind noch nie so geliebt und geschätzt worden, und ich rede über 50 Jahre, die ich überblicke sozusagen, wie jetzt im Augenblick. Und ich glaube, in dieser Welt, die sich da gerade selber auflöst sozusagen in lauter blödsinnige Gegensätze, gibt es ein großes Bedürfnis danach, nach Gemeinschaft, aufgehoben sein, Nähe zu anderen Menschen. Und wo lässt sich die Nähe zu anderen Menschen besser spüren als beim Fußball? Glaube, Liebe, Fußball. Ein Theater-Fanspektakel von Peter Jordan und Leonard Koppelmann. D-Haus Open Air, Premiere am 24. Mai 2024. Claudia, Dieter, wir hören euch die ganze Zeit. Das Mikro in der Box ist noch an. Hier ist aber kein Rotlicht, ne? Das Birnchen im Rotlicht ist kaputt. Sven versucht irgendwo noch ein neues aufzutreiben. Saftladen! Schüttelsdorf gibt es nicht. Was? Hab ich mir nur ausgedacht. So, aber das geht ja gut los. Aber wenn wir euch schon mal da haben, sprecht doch mal kurz eure Mikrofone an, danke. Tor, Tor, Tor, Tor in Nürnberg. Ich pack das nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich will das nicht mehr sehen. Aber sie haben ein Tor gemacht. Ich glaube es. Schüttelsdorf gibt's nicht. Machst du noch ein bisschen? Ich brauche noch ein bisschen. Aber der Ball ist drin. Ich weiß nicht, wie Kopfball von Nickel. Die Leute haben es gehört, dass Frankfurt vorne liegt, dass Rostock vorne liegt. Jetzt liegt der Ball im Netz. Nur noch 1:2. Ich halte das nicht mehr aus. Nein, es tut mir leid. Du hast mich einfach verarscht. Danke, Dieter. Jetzt Claudia, bitte. 6 Minuten noch im Wankdorfstadion in Bern. Keiner wankt. Der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren aus. Wie könnten sie auch nicht? Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren gegen Schäfer. Schäfer nach innen, geflankt, Kopfball. Abgewehrt aus dem Hintergrund. Müsst ihr es ratschießen, ratschießt. Tor, Tor, Tor, Tor. Danke, Claudia. Super, dieser Zauber. Was mich interessiert, ist zum einen, dass es ein Interesse an den Menschen und an menschlichen Konflikten gibt, auch wenn die nur im Video aufscheinen oder so. Das ist eine Frage, wie man es macht, sozusagen, wie man es ästhetisch umsetzt, dass es Interesse daran gibt, Stücke, Projekte in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu denken, weil anders kann ich nicht und anders will ich nicht. Und das Dritte ist, und das finde ich manchmal fast das Spannendste, und da scheitern wir auch am meisten, ist immer die Frage sozusagen der Radikalität dessen, was ich sehe. Und das kann sein, das kann auch sein, dass ich ein Musical in eine hohe Radikalität reintreibe. Das hat nichts mit Drama oder mit Genre zu tun, etc. Das heißt, Radikalität des Zugriffes, Mut des Zugriffes, auf eine These manchmal auf zuzuspitzen, etc. Und nicht ganz an einer Oberfläche stecken zu bleiben. Und der Kern ist nicht, um das nochmal ausdrücklich zu sagen, um 5000 Zuschauer mehr einzufangen. Das ist nicht der Kern, sondern der Kern ist sozusagen die Öffnung in die Stadtgesellschaft und von der Stadtgesellschaft gebraucht zu werden. Ich komme immer wieder auf dieses Gebrauchtwerden zurück. Die Gischt der Tage nach dem Roman von Boris Vian, Regie Bernadette Sonnenbichler, Premiere 18.01.2025. Es gibt nur zwei Dinge. Die Liebe in allen Spielarten und die Musik. Alles andere sollte verschwinden, denn alles andere ist hässlich. Und die folgende Geschichte, die das demonstriert, zieht ihre Kraft aus der Tatsache, dass sie komplett wahr ist, weil sie von A bis Z erfunden wurde. Meine Befriedigung ziehe ich auch nicht aus der einzelnen Produktion. Also ich bin, glaube ich, sehr kritisch den Dingen gegenüber, auch weil ich lange als Dramaturg gearbeitet habe und weil man weiß, dass es immer anders wird, sozusagen, als man es erwartet und die Realität des Lebens sozusagen. Die Realität des Lebens eines langgedienten Theatermachers ist es auch, die Wandlungen in Betriebs- und Produktionsweisen mitzuerleben und mit ihnen produktiv umzugehen. Ich komme aus einer Zeit als Dramaturg eben auch, wo die literarische Grundlage und die Erforschung der literarischen Grundlage und die gemeinsame Forschungsreise mit der Regie, mit den Schauspielerinnen, was hat da jemand reingeschrieben und reingesehen und was wollen wir wieder raussehen? Das muss nicht identisch sein, kann sehr unterschiedlich sein. Aber das war eine große Aufgabe, immer das Enträtselns der Interpretation von Kommata und so weiter und der Diskussion. Man hat immer die Stellen diskutiert, die man gestrichen hat im Text und nicht die Stellen, die man gespielt hat meistens. Und das ist heute sehr viel freier geworden, also dass die künstlerischen Teams, die inszenieren, aber auch oft die Teams, die spielen, ist auch ein bisschen Generationsfrage oft, sich selber stärker als Kreator des Kunstproduktes auch in einem genuinen Sinne empfinden. Also in einem Sinne, wir erfinden es einfach und wir benutzen Dinge als Material. Und sich auch keine Sorgen darüber machen, was hat Schiller oder Hölderlin oder Peter Weiß sich da reingedacht etc. Muss ich das erstmal verstehen. Und das hat Vor- und Nachteile. Das hat den Nachteil, dass manchmal Sachen, wie ich finde, unglaublich beliebig und oberflächlich sind, um das auch einmal auszusprechen. Und hat aber auch manchmal den großen Vorteil, dass eine Freiheit, eine schweifende Fantasie entsteht, die mich dann wiederum verblüfft. Also ich würde nie einen Theaterbegriff gegen einen anderen Theaterbegriff beispielsweise ausspielen. Ich weiß auch nicht, wie es in 10 Jahren ist, ehrlich gesagt. Und ich würde auch nie den Satz sagen, vor 20 Jahren oder 30 Jahren war es toller als jetzt, etc. Ich empfinde eine größere Lust, oft freischweifend mit Dingen umzugehen. Ein Sommernachtstraum von William Shakespeare. Open-Air-Premiere am 23. Mai 2025 vor dem Schauspielhaus. Regie Stas Zhirkov. Hermia! Lysander! Lysander! Schau! Da ist Helena. Oh, Tag, schöne Helena. Wie geht's dem Glück? Oh, fuck off. Wirklich, deinen Schön kannst du dir einen Arsch schieben. Was? Kein Bock. Kein Bock, hier so eine misogyne Scheiße zu spielen. Irgendwie 2 Stunden lang irgendeinem Dude hinterher zu rennen und rumzuheulen, dass ich nicht die Schönste bin und so hässlich bin und bla bla bla. Was für eine misogyne Scheiße? Ja, sorry. Kein Bock auf die Kacke, ciao. Aber wir haben uns schon voll reingeschmissen. Bisschen Professionalität würde ich mir wünschen. Wir haben auf dem Love Tunnel eben eine richtige Szene gespielt. Professionalität? Ist mich Professionalität? Ja, ist mich professionell. Okay, nö, klar, professionell bin ich. Klar, sorry, entschuldige, war ich nicht professionell genug für die Kollegen. Also hier, gib mir noch mal den Satz. Los. Ja klar, kein Problem. Okay, hey, schön, okay, hey. Ja, wie geht's dem Glück? Ich habe Vorschläge für Sie. Okay. Das ist sehr unterschiedlicher Art. Das eine ist sozusagen der solide, interessante Vorschlag, der professionelle Vorschlag. Ich schätze meine Kollegin, die das Thalia-Theater gerade übernommen hat, Sonja Anders, sehr. Und wenn sie die dort gerade versucht, das Thalia-Theater neu aufzustellen und das mit Leid und Lust sozusagen macht und alle Diskurse, die ich auch nur angesprochen habe, sehr aktiv lebt. Und wenn sie in Hamburg sind, ist Carsten Broster der zweite gute Gesprächspartner, was die gesellschaftliche Funktion von Theater betrifft. Und er ist immer ein Präsident des Bühnenvereins und kann Ihnen druckfrei und ansatzlos sozusagen sagen, worum es geht. Sozusagen als Theaterdenker schätze ich ihn enorm, muss ich sagen. Das ist die solide Lösung. Solide Lösung klingt gut. Nach meiner Reise durch die Praxis der Theater werde ich nun einmal die angesprochenen Themen und Befindlichkeiten von außen erörtern. Reise also zunächst zu Carsten Broster. Und nehme weitere BeobachterInnen wie die Geschäftsführerin des Deutschen Bühnenvereins, Claudia Schmitz, oder den einstigen Dramaturgen und jetzigen Professor an der Ernst-Busch-Schule, Bernd Stegemann, und den Theaterwissenschaftler Chris Baum mit an Bord. Break. Zwischenspiel. Theorieblock. Chris Baum ist ein neuseeländischer Theaterwissenschaftler und Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, der international zu Theater- und Medienkultur forscht und als wichtiger, analytisch arbeitender Vertreter der akademischen Theaterforschung gilt. Carsten Broster ist SPD-Politiker und seit 2017 Senator für Kultur und Medien der Freien Hansestadt Hamburg, der als einflussreicher Kulturpolitiker mit starkem Interesse an kultureller Öffentlichkeit und demokratischer Kulturdebatte wahrgenommen wird. Claudia Schmitz ist Kulturmanagerin und Geschäftsführerin des Deutschen Bühnenvereins, wo sie die Interessen von Theatern und Orchestern vertritt und als wichtige Stimme der institutionellen Theaterlandschaft gilt. Bernd Stegemann ist Dramaturg, Theaterwissenschaftler und Professor an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Er ist bekannt für seine pointierten kulturpolitischen Positionen und seine kritische Auseinandersetzung mit dem Gegenwartstheater. Carsten Broster. Gab mal vor ein paar Jahren so eine Kampagne des Bühnenvereins, da war ich noch nicht dabei. Ich hätte damals, glaube ich, viel versucht, sie zu verhindern. Theater muss sein. Das ist so gut gemeint gewesen bestimmt, aber finde ich exakt der falsche Pitch, weil natürlich muss Theater nicht sein. Ich glaube, es geht darum, Menschen ein Angebot zu machen, ihr Leben zu bereichern und vielleicht die Welt da draußen besser zu verstehen, wenn man Deutungsangebote bekommt. Und da wiederum würde ich sagen, wenn uns eins momentan fehlt, dann Orientierung in dieser Welt und eine Institution, die sagt, ich kann dir auch nicht sagen, wie es ist, aber ich rüste dich ein bisschen besser dafür aus, dir selber einen Reim drauf zu machen. Das könnte schon ein attraktiver Pitch sein. Claudia Schmitz. Also ich glaube, was nicht mehr funktioniert, ist die starke Behauptung, wir sind jetzt hier die Stadt- und Staatstheaterszene und wir müssen jetzt einfach finanziert werden. Das ist, glaube ich, etwas, was alleinig nicht mehr ausreichend ist, um wirklich zu überzeugen. Und da ist für mich eben der Grund nicht, dass jetzt Theater und Orchester grundsätzlich eine Legitimationskrise haben, sondern dass sich die finanzielle Situation insbesondere in den Kommunen so verändert hat und so verschlechtert hat, dass alle mit dem Rücken an der Wand stehen. Und ich glaube, ein Ort in unserer Gesellschaft zieht seine Relevanz nicht nur dadurch, dass alle ihn nutzen, aber den Anspruch zu haben, dass er allen offen steht, das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Und also im Bühnenverein haben wir Audience Development, sagen Projekte größerer Art gemacht, wo wir gemeinsam geguckt haben, mit welchen Bedürfnissen kommen denn, sagen Besuchende und wie muss dann auch ein Programm aussehen. Das Thema Stadtgesellschaft muss sich im Zuschauerraum abbilden. Das ist ja kein Neues. Das diskutieren wir jetzt ja im Jahr 2025 oder 2026 nicht zum ersten Mal. Das diskutieren wir schon lange. Chris Baum. Das Stadttheater muss die Stadtgesellschaft widerspiegeln und das ist gar nicht so einfach, weil die Stadtgesellschaft sich inzwischen aus sehr, sehr vielen verschiedenen Gruppierungen zusammensetzt und wie will man die quasi repräsentiert sehen in eine Institution, die letztlich, wenn man das sozusagen historisch betrachtet, eine Art Unterhaltungsanstalt für eine bürgerliche Gesellschaft war. Bernd Stegemann. Kunstform Theater war es, dass es Konflikte so darstellen kann, dass in dem Moment, wo ich sie betrachte, diese Konflikte sich als veränderbar zeigen und eine humanisierende Wirkung davon ausgeht, dass wir sie gemeinsam betrachten, diese Konflikte. Und an diesem Punkt muss das Theater dringend wieder kommen. Das Theater ist nicht eine Kirche, wo eine Botschaft, eine Predigt ans Volk gehalten wird, sondern das Theater ist das Vorführen von möglichst drastischen Konflikten zur, jetzt in deutscher Sprache, zur Verbesserung des Publikums. Ich bin kein großer Fan davon, sagen, deklamierend auf der Bühne zu stehen und den Leuten zu erklären, so ist die Welt, weil damit nimmt man Theater genau diese Kraft, die Welt als veränderbar zu zeigen. Das heißt ja nicht, dass ich erkläre, wie sie ist, sondern dass ich spiele, wie sie sein könnte. Das wäre eigentlich viel spannender. Und dieses Zulassen des Spiels finde ich eigentlich das stärkste Argument von Theater. Und das kann dann von albern bis ernster, von utopisch bis dystopisch, von sozusagen furchtbar markerschütternd bis zu befreiend, lachend, alles sein. Kann auch alles am gleichen Abend passieren. Das habe ich auch schon oft genug erlebt. Und das sind nicht selten die schönsten Abende, die man da mitkriegt, wenn man einmal durch so einen emotionalen Schleuderwaschgang geschickt wird. Ja, aber das Problem haben die Theaterleute sich selber eingebrockt, weil sie quasi diesen Furor der Reinheit jetzt auch ihrer eigenen Kunst gegenüber anwenden. Das heißt also, das Missverständliche und ich würde mal sagen auch das Dialektische, was in der Spannung ja liegt, in der Provokation liegt, im Konflikt liegt, das alles wird beseitigt, weil man eine Reinheit verkörpern möchte und weil man vor allen Dingen die ganze Zeit signalisieren will, dass man die, die das Theater machen, auf der richtigen Seite stehen. Und das ist doch völlig uninteressant, auf welcher Seite die Leute stehen, die das Theater machen. Die sollen ein spannungsvolles, konflikthaftes Theater versuchen zu inszenieren. Und das ist das Ereignis, weswegen ich komme. Ich komme doch nicht ins Theater, weil ich von einem Schauspieler oder Schauspielerin XY die Weltanschauung gepredigt bekommen möchte. Ich glaube, wir müssen die Kunst sprechen lassen. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, es bringt nicht so viel, wenn wir das auf so einer intellektuellen Ebene miteinander diskutieren und es dann letztendlich in die Hände derer geben, bei denen wir dann darauf angewiesen sind, Glück zu haben, dass es eben Kulturgestalter sind und keine Kulturverwalter. Also wir müssen viel mehr die Kunst und die Künstlerin zu Wort kommen lassen. Das passiert aus meiner Sicht gerade zu wenig. Gute Idee von Claudia Schmitz, wieder die Reiseroute zur Kunst aufzunehmen. Und dem zweiten Vorschlag von Wilfried Schulz zu folgen. Auf zum Thalia Theater Hamburg und zu Sonja Anders. Mitten im Herzen Hamburgs zählt das Thalia Theater zu den prägenden Schauspielbühnen im deutschsprachigen Raum. Das 1843 gegründete Haus entwickelte sich besonders im 20. Jahrhundert zu einer wichtigen Bühne für modernes Regietheater und große Schauspielkunst. Bedeutende Künstlerpersönlichkeiten prägten das Profil des Hauses, das mehrmals zum Theatertreffen eingeladen und zum Theater des Jahres gekürt wurde. Seit der Spielzeit 2025/26 steht das Thalia-Theater unter der Intendanz von Sonja Anders, die das Haus mit einem zeitgenössischen, international ausgerichteten Spielplan weiterentwickelt. Hope, Co-Produktion mit Knight Groningen, Regie Guy Weizmann, Uraufführung 5.12.2025. Die Menschheit zeichnet sich durch nichts anderes aus, als dadurch, dass sie ständig alles wiederholt. Liebe, Hass, Krieg, Frieden, Lüge, Wahrheit, Klarheit, Verdrehung und doch nie lernt sie da aus im Blut. Und dann plötzlich ein Licht fällt vom Himmel. Es fällt langsam, es fällt schnell. Dieses Licht soll gesehen werden. Dieses Licht wird gesehen werden. Dieses Licht wird erinnert werden von uns allen. Wir sehen es, wie es vom Himmel fällt. Und das Licht hat einen Namen. Sein Name ist Hope. Tod. No! Nur aus der Dunkelheit heraus entsteht es, das Licht. Die Menschheit verdient sie erst dann die Erlösung, wenn sie endlich lernt, zusammenzuhalten. Go! Singen! Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Billy hat recht. Nur weil Cassie nicht hier ist, heißt es jetzt nicht, dass Sarah ihr das Solo gegeben hat. Oh, come on, please. Es ist auf der Suche nach einer Metapher für irgendwas. I think this is great. It's new. Nothing is ever new, darling. Oh, jetzt läuft das Glas schon über. Well, pour it out already. Oh, come on, people. Ihr seid jung. Ändert, was euch nicht passt. Ja, stimmt. Ja, ja. Ich sollte das Licht mit mir machen lassen. Wir alle sollten das Licht mit uns machen lassen. Yes. Hoffnungsvoll ist sicherlich auch Sonja Anders nach Jahren der Intendanz in Hannover nach Hamburg gewechselt. Und sie strahlt eine sympathische Engagiertheit und echtes Interesse an gesellschaftlichen Herausforderungen aus. Die Gesellschaft verändert sich, das sehen wir, wenn wir die Schulklassen zu Besuch haben hier im Thalia-Theater. Diversität ist da längst gegeben, das ist unsere Realität und vielleicht und so nehme ich auch übrigens mein Ensemble wahr. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, dass wir das nur problematisieren und thematisieren auf der Bühne, sondern mal mit mehr Selbstverständlichkeit auch annehmen, dass es einfach so ist und wir gemeinsam Geschichten erzählen, die vielleicht primär gar nicht damit zu tun haben. Sekundär schon, weil Geschichten über Demokratie auch immer über Minderheiten erzählen und übrigens nicht nur neue Stücke, sondern auch alte Stücke immer schon, ja, Minderheiten oder man hat damals wahrscheinlich noch gesagt, die Schwachen in der Gesellschaft verteidigen. Das ist ja im Grunde der Auftrag, den uns Lessing schon gegeben hat. Wie betrachten wir die Mächtigen und wie betrachten wir diejenigen, die beherrscht werden oder all diese Themen? Und das hängt, finde ich, schon zusammen. Und gleichzeitig finde ich, dass die Anti-Wokeness-Bewegung, wenn man das so sagen darf, auch ganz schön mächtig ist und so im Grunde ein Bild zeichnet von den Theatern, als wären wir die fanatischen, woken, linken Verteidiger von einer Ideologie. Das ist ja gar nicht so. Die Theater sind so vielfältig aufgestellt, was das angeht. Also Sie merken, ich bin da ordentlich am Hochfahren, weil mich das natürlich beschäftigt. Also wogegen kämpfen wir eigentlich? Das finde ich verschwimmt auch ein bisschen in dieser Zeit, weil sich viele dieser Sprache dann auch annehmen und sagen, ja, die Theater erzählen ja nur noch für eine Blase und ich weiß gar nicht, was die Blase ist. Ein Vorwurf, dem Sonja Anders immer wieder begegnet, ist, die eigene moralische Haltung vorzuführen und zu gut gemeinte Vocal-Programmatik zu betreiben. Wie auch immer berechtigt das sein mag, sich auf meiner Reise durch die Schauspiele der Republik auffallend häufig Inszenierungen, die so etwas wie eine Wärmestube der Wohlmeinenden gegen die Kälte und Ungerechtigkeiten der Welt zu errichten schienen. Ist das Theater auf dem Weg von der moralischen zur moralisierenden Anstalt? Ja, ich finde schon, dass das immer wieder kommt, übrigens auch von Seiten konservativeren Publikums, dass mal gesagt wird, ah, wir wollen jetzt aber nicht noch einen feministischen Abend sehen, das ist jetzt mal genug. Ich würde dann immer sagen, ja, ihr habt hier jahrzehntelang keine feministischen Abende sehen können. Und da gibt es schon die Tendenz, weil wir mit Marschlande begonnen haben, hier was ganz klar die Unterdrückung von Frauen oder die Ungleichbehandlung thematisiert. Dann hatten wir die Wut, die bleibt, aus Hannover mitgebracht, diese dann doch sehr erfolgreiche Produktion, die auch hier ausverkauft läuft. Und die ist natürlich stark feministisch geprägt. Das will ich gar nicht verleugnen. Die Wut, die bleibt. Nach dem Roman von Mareike Fallwickel. Regie Jorinde Dröse. Hamburg-Premiere 15.10.2025. Einsortiert wird er. Oh, es ist geil zu gefallen. Je mehr solcher Bemerkungen Lola hört, umso mehr will sie hören. Will magnetisch sein für Blicke und für Komplimente. Eigentlich ist das falsch. Eigentlich sollte allen klar sein, dass ich nicht esse, weil ich ein scheiß Trauma habe. Aber sie rufen, ah, oh, super Figur, Lola. Und nicht, wie können wir dir helfen, Lola? Der Wunsch des Körpers nach Nahrung scheint kein Vorwurf zu sein, sondern eine Frage, auf die ich im Augenblick keine Antwort habe. In dem Stück geht es um eine Familie, deren Mutter sich das Leben nimmt, nachdem sie jahrelang die unsichtbare Care-Arbeit getragen hat. Die zurückbleibenden Frauen beginnen über Ungerechtigkeit und die Rollen der Frauen in der Gesellschaft nachzudenken und dagegen aufzubegehren. Theater sind auch Bildungsstätten. Daran glaube ich, bei aller Kunst glaube ich daran, dass die Menschen bei uns etwas lernen. Sie lernen zum Beispiel, dass Hass nicht zielführend ist, dass Hass in Sackgassen führt, dass vielleicht die Liebe auch zu den Mitmenschen, die einem nicht so nah sind, sondern zu ganz entfernten Mitmenschen, vielleicht der Schlüssel ist auch zum eigenen Glück. Nicht nur zum gesellschaftlichen Befriedungsglück, sondern auch zum eigenen. Nun bin ich gespannt, wohin mich Sonja anders schickt. Ich würde sie an die Münchner Kammerspiele zu meiner Kollegin Frau Barbara Mundel schicken. Weil Barbara auf eine unnachahmlich charmante, aber auch hartnäckige Art und Weise dort versucht, diese Stadtgesellschaft zu irritieren, anzulocken, aber dann auch wieder in Diskussion zu bringen. Und das macht sie, wie ich finde, zunehmend sehr, sehr erfolgreich. Radikal, politisch und ästhetisch prägend. Die Münchner Kammerspiele gehören zu den einflussreichsten Schauspielhäusern im deutschsprachigen Raum. Das Ensemble-Theater mit seiner Spielstätte im Jugendstilbau an der Maximilianstraße wurde 1911 gegründet und entwickelte sich früh zu einer Bühne für künstlerische Erneuerung. Regisseure und Intendanten wie Otto Falkenberg, Dieter Dorn, Frank Baumbauer oder Johann Simons prägten über Jahrzehnte den Ruf des Hauses als Labor für modernes Theater. Seit der Spielzeit 2020/21 leitet Barbara Mundel die Münchner Kammerspiele und setzt auf ein inklusives internationales Ensemble sowie gesellschaftlich engagierte Inszenierungen. Sie folgte Matthias Lilienthal, der das Haus von 2015 bis 2020 leitete und ein Theaterbeben auslöste, weil er das Angebot des Hauses stark vom klassischen Ensembleschauspiel hin zu experimentellen Performances, internationalen Kollektiven und Projekten im Stadtraum verändert hatte. Ihr Start in München begann in aufgewühlter Atmosphäre. Das klassische Kammerspielpublikum in den Grundfesten irritiert, eher geschüttelt als gerührt, musste erst neu gewonnen werden. Was zu Beginn im Zuge der Corona-Epidemie kein leichtes Unterfangen war. Und diese Frage habe ich mir oft gestellt. Schaffe ich das hier? Schaffen wir das hier? Und wo liegt das Nichtverstehen zwischen Publikum und uns? Was ist das denn? Warum platzt der Knoten nicht? Und was können wir tun, damit wir uns besser verständlich machen können und die Kunst, die wir machen, tatsächlich auch bei den Leuten ankommt? Also man braucht so eine Leidenschaft auch des Publikums, die auch mitgehen durch Dinge, die nicht so gut sind, ohne dann so komplett beleidigt zu sein oder sich völlig abzuwenden oder so. Also wir machen sehr unabgesichertes Theater und hoffe, dass das Publikum das jetzt so für sich auch annimmt, dass Kunst und künstlerische Prozesse nicht Sicherheit versprechen, sondern eher Unsicherheit, aber dass man davor keine Angst haben muss. Ein anspruchsvoller Ansatz, den man einem theatererprobten Publikum in München zumuten können sollte. Aber es zeigte sich, dass es ein paar Jahre brauchte, bis sich das Verhältnis zwischen Publikum und Theater neu finden konnte. Und die Angst neuer Unvoreingenommenheit gewichen ist. Was mich interessiert, das ist wirklich nicht so einfach zu beschreiben, aber wir haben ja vor 5 Jahren diesen Satz, die Wirklichkeit nicht in Ruhe lassen. Das ist so ein Satz, der mich immer wieder beschäftigt. Und wie kann man durch Theater Gegenwart und Verhältnisse, in denen wir leben, als veränderbar erfahrbar machen? Wie geht das? Und mich interessiert, ich benutze absichtlich nicht das Wort politisch, weil ich das sehr schwer zu definieren finde, was ist eigentlich politisches Theater? Aber die Wirklichkeit als veränderbar erfahrbar machen, das ist schon so etwas, was mich interessiert. Und eine Wirklichkeit, die auch für Barbara Mundel einer Veränderung zum Besseren bedarf, ist die Wirklichkeit der Frauen. Wir haben ja ganz viele Projekte gemacht, die sich auch mit der Münchner Frauengeschichte zum Beispiel beschäftigen. Ich würde nicht sagen, dass wir das so systematisch verfolgen, aber es ist auf jeden Fall ein absoluter Schwerpunkt. Die Freiheit einer Frau von Edouard Louis erzählt die Lebensgeschichte der Mutter des Autors, die in Armut und gewalttätigen Beziehungen aufwächst und lange in einem engen sozialen Milieu gefangen ist. Schließlich verlässt sie ihr Umfeld und ihren Mann, um sich ein neues, selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Eine Geschichte über Befreiung, Klassenunterschiede und die schwierige Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Regie Felicitas Brucker. Premiere 7.10.2022. Mehr weiß ich eigentlich über die Kindheit meiner Mutter nicht zu sagen, außer dieses Arbeitermilieu und der frühe Verlust des Vaters. Als sie in der Hotelfachschule war, wurde sie bald schwanger. Du behältst das Kind. Mit 18 war ich Hausfrau und Mutter. Mit 20? War sie Mutter von 2 Kindern, lebte mit einem Mann zusammen, den sie bereits verabscheute. Er kam mitten in der Nacht besoffen nach Hause. Der hat mich belogen, der hat mit anderen Frauen geschlafen. Er trank immer mehr. Sie verabscheute ihn, aber sie blieb bei ihm. Nach 2 oder 3 Jahren hielt sie es nicht mehr aus. Er hat mich angelogen, er hat mit anderen Frauen geschlafen. Er trank immer mehr. Die Jahre später, sein Sohn, mein älterer Bruder, er war im Grunde eine exakte Wiederholung seines Lebens. Er stand morgens um 7 oder 8 auf, um arbeiten zu gehen und war schon blau, ohne ein Glas getrunken zu haben. Der Alkohol verließ seinen Körper nicht mehr. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ich bin dann mal weg. Ich war 23. Hatte 2 Kinder, keine Ausbildung, keine Arbeit, keinen Führerschein, keine Wohnung, keine Bekannten, die mir irgendwie hätten helfen können. Und mein einziger Traum bestand darin, die Zeit zurückzudrehen. Ich finde, Theater und Kunst ist dafür da, Fragestellungen oder Überzeugungen auch immer wieder zu verunsichern. Und deswegen ist diese Frage nach Feminismus und was ist das überhaupt? Ja, das interessiert mich, aber ich könnte jetzt nicht eindeutig sagen oder klar beantworten, was das ist. Anderen Existenzen, anderen Haltungen, Meinungen, Biografien zu begegnen und die überhaupt zulassen zu können, dass man sich damit auseinandersetzt. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Das heißt nicht Relativierung, das Gutieren, aber überhaupt das sich hineinversetzen in andere Existenzen, das finde ich schon auch etwas, was Theater für Zuschauer leisten kann. Die Inszenierung Mephisto an den Münchner Kammerspielen basiert auf dem Roman von Klaus Mann und erzählt vom Schauspieler Hendrik Höfgen, der im nationalsozialistischen Deutschland Karriere macht, indem er sich opportunistisch an die Macht anpasst. Das Stück zeigt, wie Kunst und Künstler in politischen Systemen vereinnahmt werden können und stellt die Frage nach moralischer Verantwortung und Mitläufertum. Regie: Jette Steckel, Premiere 28.02.2025. Ich bin Rheinländer, Barbara, ich gehöre keiner Partei an, ich bin kein Jude. Ja, außerdem, ich bin Schauspieler. Barbara, ich gehe abends in mein Theater, spiele meine Rollen möglichst gut, dann gehe ich nach Hause. Basta. Hendrik, es gibt Leute, die aus dem, was gerade geschieht, die Konsequenzen ziehen und dieses Land verlassen, weil genau hier künstlerische Arbeit unmöglich geworden ist. Ich meine wirklich, willst du dir, interessiert dich eigentlich gar nichts mehr außerhalb des Theaters? Es gab Wahlen in einem demokratischen Staat. Eine Partei hat gewonnen. Ja. Das ist nichts Neues. Außerdem, Barbara, ich habe mich nie für Politik interessiert. Weshalb jetzt? Warum jetzt? Warum gerade jetzt? Sag mal, begreifst du überhaupt, was hier vor sich geht, Hendrik? Ich bin Schauspieler, spiele meine Rolle, dann gehe ich nach Hause, lege mich ins Bett, schlummer gut, basta! Wenn Barbara Mundel sagt, wie wichtig sie es findet, die Kraft des Theaters zu betonen, sich in andere hineinzuversetzen, bedeutet dies, offen zu sein für alle Spielarten menschlicher Existenz. Und das hat Konsequenzen für ihre Ensemblebildung, die bewusst divers und vor allem offen auch für Schauspielerinnen und Schauspieler mit körperlichen Beeinträchtigungen ist, wie Luisa Wöllisch, Johanna Kappauf, Erwin Aljukic oder Samuel Koch. Das ist ein sehr diverses Ensemble, in dem Menschen mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Möglichkeiten arbeiten. Und das hat jeweils beeinflusst jeden. Ich finde, was Jette Steckel zum Beispiel mit Erwin Aljukic in Mephisto geschafft hat oder Jan Christoph mit Samuel Koch in Wallenstein, das finde ich großartige künstlerische Ergebnisse, in Anführungsstrichen Ergebnisse. Ich mag das Wort immer nicht so, aber insofern würde ich sagen, das hat sich echt positiv entwickelt. Es beeinflusst die Regie, es beeinflusst die Menschen mit Beeinträchtigung, es beeinflusst aber auch die Menschen ohne Beeinträchtigung, es beeinflusst das ganze Haus. Und gleichzeitig ist das, finde ich, sozusagen, woran ich sozusagen glaube in künstlerischen Prozessen, das sind Erfahrungsprozesse, also das war kein Zuckerschlecken, dieser Prozess. Und jetzt sind wir an einem Punkt, und das finde ich wirklich großartig, dass dieses Haus jetzt über ein so großes Erfahrungswissen verfügt, da bin ich total stolz drauf. Auf das wachsende Bewusstsein der Theater für die Bedeutung der Inklusion auf der Bühne reagieren auch die Ausbildungsinstitute. Die Theaterakademie August Everding in München verbindet künstlerische Ausbildung in Schauspiel, Regie, Oper und Musical mit der Praxis großer Theaterbühnen. Was definitiv in den letzten Jahren zugenommen hat, was ganz toll ist, ist, dass es eine viel größere Diversität in den Theatern gibt, dass danach sehr gesucht wird. Diverseren Ensembles, das hat viele Ebenen. Das können auch Menschen mit Behinderung sein. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Kriterien. Aber wir merken auf jeden Fall, dass es da eine Nachfrage gibt. Und was wir auch bemerken, was ich persönlich total toll finde, die diverseren Theater schaffen tatsächlich, dass sich diversere Menschen bei uns bewerben für die Ausbildung. Das heißt, es gibt eine Idee, dass eine Repräsentation in Theatern, die wirklich wirkt, also die einen tatsächlichen Unterschied macht, würde ich sagen. Sophie Groß ist Schauspielerin und unterrichtet an der Theaterakademie August Everding. Es gibt von der Hochschulseite was super Tolles, das nennt sich Nachteilsausgleich. Das heißt, ich kann als Mensch mit Beeinträchtigungen mich darum bewerben. Also ich kann sagen, ich brauche einen Nachteilsausgleich. Und dann müssen wir schauen, was ist denn eigentlich mit dieser Beeinträchtigung möglich? Also wie ist Studium möglich? Und das ist super individuell, weil jemand, der im Rollstuhl sitzt, kann vielleicht bestimmte Unterrichte nicht machen, dafür andere vielleicht mit einem Schwerpunkt. Ich glaube, die Institutionen wachsen mit den Leuten, die kommen, die ausgebildet werden, die dann die Themen, um die es geht, auf den Tisch bringen. Und das finde ich auch ein unglaubliches Potenzial von Theater und diesen Räumen, die wir versuchen zu kreieren, weil wir propagieren eine Menschlichkeit und ein wie wollen wir miteinander umgehen. Ne, Ensemble heißt nicht ohne Grund Ensemble, weil es ein Zusammenhalt ist oder ein Miteinander. Musik. Während wir uns über das Thema der Inklusion unterhalten, spielt der zweite Jahrgang Schauspiel das Stück KI Essen Seele auf von Thomas Köck. Inkludiert wird hier die künstliche Intelligenz. Unter der Regie von Katja Wachter setzen sich die Studierenden körperlich mit der Furcht vor dem maschinellen Anderen und der Sehnsucht nach Nähe in einer zunehmend digitalisierten Welt auseinander. Dabei verschwimmen die Grenzen. Was ist noch Mensch und wer schon Maschine? Soweit das Programmheft. Auf 20 Millionen Bildschirmen gleichzeitig Mensch schauen, zuschauen, zuhören, was Mensch so tippt, was Mensch so schnappt. Das hier ist keine künstliche Stimme. Das hier ist das Fremde in reiner Form. Das hier bist du. Denn das hier ist deine Hand. Gott, denn das hier ist der, der deine Worte spricht. Aber das hier ist keine Rechnung. Und das hier ist bestimmt keine Aufklärung. Das hier ist keine Geschichte. Die Geschichten sind zu Ende. Die Geschichten haben fertig. Das hier ist keine Stimme. Das hier ist kein Körper. Das hier ist kein Echo. Das hier ist kein Gesang. Das hier ist kein Sound. Das hier ist es nicht, das Lied vom Ende der Demokratie zwischen den Schaltkreisen einer vollautomatisierten Rakete. Nach der Aufführung kann ich mit einigen der Studierenden sprechen. Maya, David, Henrik und Cosimo. Wir brauchen ja die Hoffnung, dass wir nicht ersetzt werden, sonst könnten wir gleich aufhören. Also. Ich glaube, es ist eine Frage, also ich würde die Frage mal anders formulieren, weil also natürlich habe ich irgendwie Angst, ersetzt zu werden in der Zukunft oder dass das Theater untergeht. Also gar nicht jetzt mal unbedingt nur in diesem Kontext von künstlicher Intelligenz, aber ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen oder die sich alle Leute stellen müssen, was wollen wir denn in Zukunft sehen oder was für eine Art von Kunst wollen wir in Zukunft sehen? Ich denke, dass die Kunst, die menschlich ist, immer noch die beste Kunst ist. Und jetzt gerade, dass KI so reinspielt, auch vor allem natürlich in die gestalterische Szene, in die Kunstszene, glaube ich, muss man sich ganz radikal bekennen zur Menschlichkeit und zu einer menschlichen Kunst, die auch Fehler machen kann, die auch unsauber sein kann, die anders sein kann. Und wollen wir so eine Kunst oder wollen wir billig produzierte KI-Kunst? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Das sind meine Gedanken dazu. Es war natürlich auch einfach wahnsinnig dankbar, einen so aktuellen Text zu haben, der sich tatsächlich auch mal mit aktuellen Entwicklungen und aktuellen Neuigkeiten auseinandersetzt. Oft landet man ja auch bei Theatertexten dann doch eher in diesem etwas altbackenen Mensch gegen die Maschine und die Maschine ist übermächtig und weiß alles Ding. Ich dachte auch zuerst, wir können nicht ein Stück über KI machen und nicht KI brauchen. Aber jetzt bin ich sehr zufrieden, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich dachte, man muss doch sich auch damit auseinandersetzen und dann auch mit KI auseinandersetzen und irgendwie mit einfügen. Aber das hat es gar nicht gebraucht und ich bin froh, dass wir es nicht gemacht haben. Gemacht hat es jedenfalls das Münchner Residenztheater mit ihrer Produktion Dremens. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Zwei Uhr, die Nachrichten. US-Verteidigungsminister Hegseth hat den Abzug von 5.000 Soldaten aus Deutschland angeordnet. Das teilte der Sprecher des Pentagon Parnell mit. Demnach soll der Abzug der Soldaten in den nächsten 6 bis 12 Monaten abgeschlossen sein. Trump hatte Anfang der Woche mit einem Truppenabzug gedroht, nachdem sich Bundeskanzler Merz kritisch über die US-Offensive gegen den Iran geäußert hatte. Aktuell sind nach Angaben des US-Militärs rund 86.000 Soldaten in Europa stationiert, davon rund 39.000 in Deutschland. Die Polizei hat eine positive, vorläufige Bilanz des 1. Mai in Berlin gezogen. Bei der traditionellen Demonstration von Linken und Linksextremen wurden am Abend nach einer ersten Zählung lediglich 3 Festnahmen wegen Störungen verzeichnet, wie ein Sprecher mitteilte. Die Zahl der Teilnehmer werde auf etwa 10.000 geschätzt. Im gesamten Tagesverlauf habe es Festnahmen im mittleren zweistelligen Bereich gegeben. Sowohl bei Demonstrationen als auch bei Straßenfesten und Feiern in Parks. Einige Polizisten seien etwa bei Widerstandshandlungen leicht verletzt worden. In Hamburg versammelten sich bei mehreren Kundgebungen mehr als 13.000 Linke und Linksextreme. Auch hier sprach die Polizei von einem weitgehend friedlichen Verlauf. Hunderttausende waren zuvor bundesweit dem Aufruf der Gewerkschaften gefolgt, anlässlich des Tags der Arbeit für ihre Rechte als Arbeitnehmer zu demonstrieren. Bundesinnenminister Dobrindt hat Medienberichten zufolge beim Thema Abschiebungen die Zusammenarbeit mit dem islamistischen Terrorregime in Afghanistan intensivieren lassen. Wie der NDR meldet, wurden in Kooperation mit den Bundesländern Dutzende afghanische Staatsbürger den von den Taliban benannten Diplomaten in Bonn und Berlin vorgeführt. Zweck sei es gewesen, die notwendigen Dokumente für die Abschiebung dieser Personen zu erlangen. Auch das ZDF hatte über die Vorgehensweise berichtet. Reportern gelang es demnach, eine solche Vorführung durch die Bundespolizei in Bonn zu filmen. Diese Woche wurden 25 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Dobrindt hatte danach betont, es habe sich um gefährliche Straftäter gehandelt. Er sei froh und dankbar, dass es eine Vereinbarung mit den Verantwortlichen in Afghanistan gebe, die regelmäßig und regulär Rückführungen erlaube, führte der CSU-Politiker aus. Die Männer waren den Angaben zufolge wegen Totschlag, Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und Drogendelikten verurteilt worden. In Afghanistan haben die Taliban vor knapp 5 Jahren die Macht wieder an sich gerissen. Die Menschenrechtslage in dem Land wird von internationalen Organisationen als katastrophal eingestuft. Die Europäische Kommission behält sich nach der von US-Präsident Trump angekündigten Anhebung von Zöllen Gegenmaßnahmen vor. Eine Sprecherin teilte in Brüssel mit, es gebe Optionen, um die Interessen der EU zu schützen. Trump hatte erklärt, die Zölle auf europäische Pkw und Lastwagen ab nächster Woche auf 25% zu erhöhen, weil die EU das im vergangenen Jahr vereinbarte Handelsabkommen nicht einhalte. Details nannte er nicht. Ursprünglich hatte Trump 15% verlangt. Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie Müller erklärte, zusätzliche Kosten durch höhere Zölle würden die Branche in einer ohnehin angespannten Lage hart treffen. Der Iran hat in den Friedensverhandlungen mit den USA einen neuen Vorschlag unterbreitet. Wie unter anderem der iranische staatliche Fernsehsender IRIB meldet, hat Außenminister Araghchi seine Amtskollegen in der Region telefonisch über eine neue Initiative zur Beendigung des Krieges informiert. Darunter Minister der Türkei, Ägyptens, Katars und Saudi-Arabiens. Über den Inhalt des Vorschlages wurde nichts bekannt. US-Präsident Trump erklärte, der Iran wolle einen Deal machen, aber er sei noch nicht zufrieden. Es würden Dinge verlangt, denen die USA nicht zustimmen könnten. In den vergangenen Wochen waren die Gespräche zwischen Washington und Teheran ins Stocken geraten. Es gilt weiterhin eine Waffenruhe, die Trump einseitig und ohne zeitliche Begrenzung verlängert hat. Das Wetter. Nachts meist klar, Tiefstwerte 0 bis 11 Grad. Am Tage zunächst sonnig, später von Westen Wolkenaufzug. Örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter 20 bis 29 Grad. Morgen heiter bis wolkig, im Norden sowie im Bergland örtlich Schauer und Gewitter, 19 bis 30 Grad. Am Montag gebietsweise Schauer, im Südosten und in der Lausitz auch sonnig, 13 bis 25 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die dritte und letzte Stunde von Künstlerischer Traum und irdischer Spielplan. Eine lange Nacht über das Theatermachen von Horst Konietzny. Die immersive Performance Tremens am Residenztheater erzählt, angelehnt an William Shakespeares Tragödie über Timon von Athen, von einer Figur namens Tremens, einem ehemaligen Tech-Visionär aus dem Silicon Valley, dessen utopische Ideen über eine digital vernetzte Welt gescheitert sind. Das Publikum bewegt sich mit VR-Brillen durch reale und virtuelle Räume und erlebt dabei eine Reflexion über digitale Identität, Algorithmen und die Frage, was vom Menschen in einer stark digitalisierten Gesellschaft bleibt. Im Verlauf des Stückes werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mit Virtual Reality Brillen ausgestattet und laut Ankündigung eingeladen, vertraute Denkweisen zu hinterfragen und das Foyer des Residenztheaters als Raum zu erleben, in dem die überwältigende Verschmelzung zwischen theatraler Behauptung und virtueller Grenzenlosigkeit neue Perspektiven auf unsere Gegenwart eröffnet. Los geht's analog. Der Schauspieler Moritz Treuenfeld agiert vor dem Haus. Und die vielleicht 20 BesucherInnen schauen aus dem Foyer heraus zu und hören per Kopfhörer mit. Tremens, eine immersive Performance von Crew nach Motiven aus Timon von Athen von William Shakespeare. Premiere 21.02.2026. Glaubt ihr, das ist echt? Ah, das ist nur Stahl. Es ist nur Stein. Ah, es ist nur ein bisschen Erde. Hier. Da die Oper. Kulisse. Die ganze Stadt. Ein Themenpark. Ah, guck mal da, die Menschen. Da. Der Mann Botox. Der verzweifelte Versuch, der eigenen Vergänglichkeit entgegenzuwirken. Frau Botox, hello, good morning, hello, good morning. Ich bin eigentlich die Schnittstelle zwischen virtueller Welt und realer Welt, beziehungsweise spielt es genauer eben mit diesen Begriffen. Und ich bin tatsächlich auch im Stadtbild unterwegs. Also ich schaue mal, was da draußen mir so begegnet. Und behaupte sozusagen da auf dem Platz vor dem Residenztheater, die eine Ruine einer realen Welt ist. Ich improvisiere und es sind Rudimente von Shakespeare, von Timon von Athen drin und auch eigene neue Texte. Also es ist so ein Mix und es ist tatsächlich, glaube ich, jedes Mal ein bisschen anders, weil je nachdem, wer mir auch draußen begegnet, gestern kam mir ein Mops irgendwie in die Quere und das war aber irgendwie auch eine schöne Spielaufgabe. Es ist doch letztendlich irgendwie dann doch ein Riesenunterschied. Oder gerade damit zu spielen, ob etwas virtuell oder im Realen ist, ersetzt das eine nicht das andere. Also zumindest Stand jetzt. Ne? Ich hoffe, dass ich mir nicht mein eigenes Grab schaufel, aber ich gehe mal nicht davon aus. Dann würde ich vorschlagen, dass mal alle sozusagen, alle PAs auf ihre Station gehen. Und dann fangen wir gleich langsam an, sobald ihr in der Station seid. Ich werde sozusagen ein Lichtzeichen geben, sobald ihr wirklich mit der Szene anfangt. Aber jetzt gehen erstmal alle zu den Orten, wo wir sozusagen anfangen werden. Okay? Super. Dann, ich bin Ilja Mirski, ich bin Digitaldramaturg im Residenztheater, jetzt schon in der vierten Spielzeit. Ich bin dafür zuständig, neue künstlerische Formate mit digitalen Technologien zu entwickeln und zu überlegen, wie kann man Digitalität im weitesten Sinne im Schauspielhaus hier so einsetzen, dass man Theater weiterdenkt, und zwar von so einer sinnlichen Ebene, um nicht Theater neu zu erfinden mit Technologie, sondern zu überlegen, wie kann man damit neue künstlerische Formen, neue Prozesse weiterentwickeln. Aber es geht auch für mich darum, jetzt konkret bei dieser Arbeit hier auch zu überlegen, wie kriegt man das Foyer nochmal anders bespielt. Das ist ein Raum, der abends geöffnet ist, aber natürlich ist es tagsüber super spannend, hier auch mit einer virtuellen Brille durch die Welt zu laufen. Ich glaube gar nicht, dass man durch digitale Technologie ein neues Publikum catcht, aber ich glaube, man kann neue Perspektiven eröffnen, neue Ästhetiken eröffnen, weil letzten Endes ist die Theatergeschichte auch eine Technikgeschichte. Die ZuschauerInnen haben sich nun, geleitet von je einem Orientierungshelfenden, auf den Weg durch die virtuelle Landschaft, die einmal ein Foyer war, gemacht. Sie halten sich dabei an einer Art Einkaufswagen fest und ich laufe mit dem Mikro hinterher. Wo Sie gerade sind? Ich bin gerade überhalb des Schwimmbades und ich schwebe. Und wow, das ist echt sehr spooky, weil ich habe das Gefühl, ich falle eigentlich, aber ich falle ja nicht. Ich muss nach oben gucken, damit ich nicht nach unten gucken muss, weil unter mir ist das Schwimmbad mit großen Säulen. Wow. Nein, es ist immer wieder was Neues. Es ist immer wieder, da unten ist das Schwimmbad und wir laufen hier quasi um das Schwimmbad auf der zweiten Etage herum. Da unten ist irgendwie, weiß nicht, Fenster. Ah, oh Gott, jetzt ist schon wieder, oh. Okay, also wir schweben gerade nach unten Richtung Wasser. Und ich versuche mal Vertrauen zu gewinnen in diesen Griff hier. Jetzt laufen wir wieder. Ah, da werden welche massiert. Und diese ganzen Figuren sehen eigentlich alle aus wie Schaufensterpuppen, ohne Gesichter, ohne Haare. Oh, ich bin jetzt durch eine durchgelaufen. Ich laufe jetzt noch mal durch eine durch. Hui, shit. Okay. Hi. Jesus Maria. Also ich falle quasi rückwärts gerade. Ich gucke an die Decke und falle rückwärts und gehe gleichzeitig. Das ist ja spooky. Wow. Stoff für meine Albträume. Das Problem war immer auch, man wusste nicht, welche Figur ist jetzt real. Und es gab ja auch welche, die real waren und man ist plötzlich gegen was gestoßen. Das war dann irgendwo schwierig. Aber ich habe Gott sei Dank so einen kleinen Schlitz unten noch offen gehabt in die Realität und deshalb konnte ich immer einschätzen, was ist real und was ist fiktiv. Yes, yes, yes, you can swim, but please do not dive. Okay. So. Good advice, good advice. You laugh, yeah, but we've had that before. Oh my God. Yes. Also ich habe ja schon öfter so solche 3D-Geschichten gesehen und die sind im Prinzip alle ein bisschen ähnlich, weil sie in eine Landschaft führen, die man nicht kennt und man erstmal irritiert ist. Aber werde sehen, wie das noch funktioniert. Wie das funktioniert, kann kaum einer besser beurteilen als Kai Voges, der seit langem an der Schnittstelle von Theater und digitalen Medien arbeitet. Mit Live-Video, Virtual Reality oder komplexen Mediensystemen auf der Bühne verbindet er analoge Bühne und digitale Formen eng miteinander. Seit der Spielzeit 2023/24 ist er Intendant des Schauspiel Köln. Im Depot in Köln-Mülheim, einer ehemaligen Fabrikruine, findet derzeit das Schauspiel Köln seine Interimsspielstätte, während das Stammhaus am Offenbachplatz saniert wird. Eigentlich ein Theater, was man sich gar nicht mehr wegdenken möchte, weil diese Interimspielstätte hat diesen Stadtteil belebt und ist zu einem lebendigen Ort geworden. Da, wo früher eine Brache war, treffen sich jetzt Menschen aus der Umgebung, aber auch von überall, um hier Theater zu gucken und um irgendwie in diesem Urban Space, Urban Gardening, in dieser alten Fabrikästhetik so zusammenzukommen. Und es ist ein cooler Ort, es ist ein niederschwelliger Ort. Es erzählt nicht von Hochkultur, wenn man hier vorsteht, sondern es erzählt eher was von Club, vielleicht sogar auch von Avantgarde oder Abenteuer. Und es ist gar nicht so weit entfernt, weil neben uns ist eine Kletterhalle, da kann man körperlich Abenteuer machen. Die Abenteuerlust wird bei Kai Voges schon in den ersten Momenten der Begegnung spürbar. Wach, forschend und unternehmungslustig erzählt er von seinen unterschiedlichen Themen. Vor 10 Jahren habe ich die Akademie für Theater und Digitalität gegründet, weil ich der festen Überzeugung war, wir brauchen im Theater ein Labor, wo wir untersuchen können, was digitale Technologie und Bühnenkunst gemeinsam haben, wie die zusammengehen können, was für Synergien dadurch daraus entwickeln können. Und wir brauchen diesen Ort der Forschung, um auch Menschen ausbilden zu können, die eigentlich aus der Kunst kommen, zu digitaler Kompetenz zu bringen, aber auch digitale Fachmenschen dahin bringen, zu verstehen, wie funktioniert eigentlich die Theaterkunst. Wir haben jetzt hier angefangen, die Sparte Theater und Journalismus zu gründen. Der nächste Schritt, den ich mir wünsche, ist, dass wir den Begriff des Theaters noch ein bisschen weiter fassen und sagen, ein Theater ist auch in unserer Gegenwart ein Medienhaus. Und es ist nicht nur der rote Vorhang, der sich öffnet und dort stehen die Menschen, sprechen, spielen und der Vorhang geht zu und das war dann Theater, sondern Theater kann auch darüber hinausgehen. Theater kann ins Radio hineinkommen, kann zu Podcasts kommen, kann in Buchform zu lesen sein, kann im Museum stattfinden, kann im Fernsehen um 20.15 Uhr laufen und kann auch als CD in den CD-Player hineingelegt werden. Also was gibt es noch für weitere Kanäle, in denen ein Stadttheater sichtbar, hörbar, erlebbar gemacht werden kann? Krieg und Frieden, ein Bühnenessay über Russland, die Ukraine und die Wehrpflicht von Kalle Fuhr in Kooperation mit Korrektiv. Wenn wir diese Abhängigkeit von Putin nicht mehr wollen und die Unterstützung der Ukraine uns wirklich etwas bedeutet, dann gibt es nur eine Lösung. Wir müssen raus aus Öl und Gas. Doch was passiert gerade? Unsere Wirtschaftsministerin Katharina Reichert, CDU, tut exakt das Gegenteil. Neue Gaskraftwerke sollen schnell gebaut, die erneuerbaren Energien ausgebremst werden. Was soll das? Was ist da der Plan? Einfach weiter an Putins Nadel hängen? Das habe ich Katharina Reichel gefragt. Ich habe ihrem Wirtschaftsministerium vor 2 Monaten eine E-Mail geschrieben, vor 1,5 Monaten nochmal, vor 1 Monat nochmal und vor 2,5 Wochen nochmal. Keine Antwort. Der Abend Krieg und Frieden ist so ein Beispiel, wo sich ein Performer auf die Bühne stellt, zum einen journalistische Fakten präsentiert, zum anderen aber auch seine eigene Suche erzählt und nicht erzählt, was die Antwort ist seiner Suche, sondern so sein Hadern. Und jetzt wird die Frage weitergegeben. Und was denken Sie im Zuschauerraum? Ich finde es toll, dass das Schauspiel sich traut, so eine abstrakte Inszenierung anzubieten. Ich finde es toll, dass es ausverkauft ist, dass so viele Leute sich dafür interessieren. Und wo es letztlich stattfindet, ob in der Stadtbibliothek oder auf dem Marktplatz oder im Theater oder im Fernsehen, das ist, glaube ich, nicht so entscheidend. Wir sagen nicht, wir sind die besseren Journalisten oder die besseren Theaterleute, sondern wir sind ein weiterer Teil, eine weitere Möglichkeit, Menschen zu erreichen auf eine vielleicht sinnlichere Art und Weise, um ihnen ja vielleicht einen Ort zu geben, wo man unsere Gegenwart reflektieren oder verstehen kann. Also neben dem Körper ist das Besondere ja auch, wenn wir journalistische Stoffe auf die Bühne geben, auch der Raum. Und da begegnen wir auf einmal journalistischen Inhalten nicht morgens am Frühstückstisch mit der Zeitung oder dem iPad in der Hand, sondern wir begegnen den Stoffen mit anderen Menschen zur gleichen Zeit. Und wir gehen ins Theater, wir erleben gemeinsam eine Reflexion von Gegenwart und gehen dann gemeinsam raus und können das Gespräch fortsetzen miteinander. Und der Ort, wo wir wieder gemeinsam politische Wirklichkeit, gesellschaftliche Wirklichkeit wahrnehmen, darüber uns austauschen, um sie vielleicht auch sogar zu verbessern und zu verändern. Das ist, glaube ich, das Notwendige und wo ich glaube, dass das Theater ein demokratieerhaltender Ort sein oder eine friedenserhaltende Maßnahme ist. fühle mich auch sehr aufgewühlt, weil das doch so sehr mächtig ist, wie er es auch präsentiert und auch so eine Ohnmacht auch gleichzeitig bekommt, Wut und Ohnmacht. Wie geht es Ihnen jetzt? Total niedergeschlagen, würde ich mal sagen. Also und sehr desillusioniert und natürlich auch irgendwo ja so ja, sauer ist vielleicht falsch gesagt, aber doch, dass man das Gefühl hat, es ist politisch vieles schiefgelaufen. Ich fand das sehr gut. Also ich wurde von meiner Mutter hier nicht zu gezwungen, sondern die Initiative ging von ihr aus. Und ich fand das richtig gut, das auch so ja, lebhaft dargestellt zu haben und auch ja, so neutral. Weil ich finde, das ist auch viel, was teilweise in den Medien verloren geht, wenn man sich das dann mal auf dem Bildschirm irgendwie anschaut und dann hier einen Kommentar, da einen Kommentar dazu, gerade in den sozialen Medien. Und ich fand, das war eine angenehm, ungewohnt neutrale Darstellung dessen, wie es dann ja, passiert ist. Wenn ich immer davon erzähle, dass ich gegenwärtiges Theater mache, dann ist natürlich die Frage, was ist denn unsere Gegenwart? Und das, was sich so epochal verändert hat, ist natürlich erstmal, wir sind im digitalen Zeitalter. Wir sind miteinander verbunden über Netzwerke in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und das Leben findet gleichzeitig an vielen Orten statt. Und auch das Nicht-Sichtbare beeinflusst uns unmittelbar. In Millisekunden kommen Informationen von A nach B und Entscheidungen werden gleichzeitig an verschiedensten Orten der Welt getroffen und beeinflussen einander. Und wie kriege ich diese Gleichzeitigkeit, wie kriege ich die Multiperspektivität erzählt? Und da sind wir bei meiner Suche, wie kann ich über die digitale Gegenwart auf dieser analogen Bretterbühne erzählen? Und da forsche ich nun seit einigen Jahren, welche Werkzeuge dienen mir dafür, Multiperspektivität und Gleichzeitigkeit stattfinden zu lassen. Und so ist meine Arbeit mit Video zum Beispiel ein stetiges Forschen, dass wir Dinge nicht nur aus einer Perspektive sehen, sondern aus mehreren Perspektiven gleichzeitig. Ein Beispiel für diesen Zugriff auf Multiperspektivität ist Kai Voges Inszenierung Imagine. Wir sind 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn im Zuschauerraum und die komplexen Kamerafahrten im hyperrealistischen Bühnenbild einer Dorfszenerie, das an die inszenierten Fotografien eines Gregory Crutzen erinnert, müssen noch geprobt werden. Abend. Guten Abend. Das kann man ja kurz abstellen. Ne? Genau. Hallo, hallo, grüß euch. Hallo. Schöne Vorstellung. Danke. Dankeschön. Das sind jetzt die Momente, wo noch einmal kurz geprobt wird, was zum Warmwerden für die Vorstellung, die in 1,5 Stunden losgeht. Und das ist das große Haus sozusagen. Das ist das große Haus, 450 Plätze. Und jetzt sitzen unsere 2 Kameraroboterlenker, die jetzt diese 2 Kamerawagen fernsteuern werden, die hier in Schienen durch dieses kleine Dorf hindurchfahren, wo eine Choreografie an allen Orten gleichzeitig stattfindet. Das findet irgendwann im Laufe des Stückes statt. Thank you. vielen Dank. Lass uns das doch bitte gerne noch einmal machen. Es war everything alright in the most way, aber wir warten bitte auch mal, ich habe das Gefühl, dass es einen Durchlauf machen wird, genau auch, dass wir auch die Zielzeit beginnen und ein klares Ende der Bewegung haben. Das ist das Lohn für heute. Deswegen würde ich euch bitten, noch auf Anfangsposition zu gehen. Und ich glaube, so diese Übergänge von Teil 1 auf Teil 2, Teil 2 auf Teil 3 und das Ende Teil 3, das ist sehr choreografisch. Und das probt man eigentlich, bevor es losgeht, immer einmal. Jetzt hat dieses Stück einen Monat lang nicht Vorstellung gehabt und da ist umso mehr nochmal wieder zusammen als Team kommen. Gleich gibt es eine riesen Choreografie zusammen mit der Kamera. Das heißt, irgendwie 19 Menschen, 2 Kameras müssen irgendwie gucken, dass sie einen gemeinsamen Rhythmus haben und das nach einem Monat Pause. Das soll dann nicht so aussehen wie nach der Sommerpause beim BVB. In der Produktion Imagine, da fahren 2 Kameras im Kreis und zusätzlich schaue ich auf die Bühne. Das heißt, ich habe 3 Perspektiven aus dem Zuschauerraum gleichzeitig und sehe, dass ich nicht alles gleichzeitig sehen kann und kann aber trotzdem anfangen, mir selber meine Vorstellungen zu machen, wie ich das frontal Gesehene ins Verhältnis setze zu dem Bild der Kamera oder zu dem Bild der anderen Kamera. Und ich glaube, dieses dreidimensionale Denken, was dadurch eingefordert wird, ist etwas, was vielleicht auch eine Sehschule sein kann. Eine Arbeit, nicht nur seine eigene Perspektive vor sich liegen zu haben, sondern zu versuchen, das Ich zu sehen, aber auch aus der Perspektive des Dus sich hineinzuversetzen. Und zu sehen, dass eine Geschichte, dass ein Problem, dass ein Thema immer von mehreren Seiten anders interpretierbar oder verstehbar ist. Auf meine Frage, wohin ich nun als nächstes gehen soll, ist Kai Voges ganz klar. Magdeburg, Bastian Lancher ist einer der 3 Intendanten aus Magdeburg. Ich durfte mit ihm in Hamburg zusammenarbeiten und ich habe das Gefühl, dass das, was da gerade in Magdeburg passiert, schon wirklich toll ist. Das Schauspiel am Theater Magdeburg gehört zum Mehrspartenhaus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts und zeigt ein Repertoire von Klassikern bis zu zeitgenössischen Stücken. Geprägt wird die Sparte seit 2022 von einem Leitungsteam aus Clara Weide, Bastian Lomscher und Clemens Leander unter der Gesamtintendanz von Julien Chavas. Mit 9 Stoffen, starken Ensemblearbeiten und gesellschaftlichen Themen hat sich das Haus zuletzt überregional Aufmerksamkeit erspielt und wurde 2025 von der Fachzeitschrift Theater Heute zum Theater des Jahres gewählt. Liest man die Begründungen, warum das Magdeburger Theater als Theater des Jahres ausgezeichnet wurde, werden das starke Ensemble und der innovative, gesellschaftlich relevante Spielplan gepriesen und gewürdigt, dass es eine Teamleitung hat. Ich bin Clara Weide, ich bin Regisseurin und Schauspieldirektorin. Ich bin Bastian Lomscher, ich bin Dramaturg und Schauspieldirektor. Und ich bin Clemens Leander, Kostümbildner und Schauspieldirektor. Auf meiner Reise durchs deutsche Schauspiel bin ich nun zum ersten Mal im Osten der Republik gelandet. Wenn ich von gesellschaftlich relevantem Spielplan höre, denke ich daran, dass AfD-Politiker dem Theater gerne vorwerfen, politisch einseitig oder ideologisch zu sein. Etwa wenn Stücke gesellschaftliche Themen wie Migration, Rassismus oder politische Gewalt behandeln. Bei geplanten Stücken, zum Beispiel zur künstlerischen Aufarbeitung des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, gab es Demonstrationen und Kritik aus rechten Kreisen, die dem Theater Pietätlosigkeit oder politische Instrumentalisierung vorwarfen. Ich überlege jetzt gerade, ob ich was sage, was nicht unverschämt sein soll, aber es ist schon bezeichnend, dass wenn zu uns Journalistinnen aus dem Westen kommen, ganz schnell die Frage immer darum geht, was ist eigentlich mit dem Nazi-Problem oder mit dem rechten Problem im Osten. Und ich glaube, es ist in beide Richtungen eigentlich so eine schöne Klischee-Vorstellung, weil da ist natürlich total was dran. Also natürlich gibt es hier ein massives Problem mit antidemokratischen Tendenzen. Gleichzeitig ist es natürlich auch nicht das, was als allererstes immer im Raum steht, wenn wir uns hier bewegen und wenn wir uns hier beschäftigen. Und natürlich gibt es dieses Problem auch im Westen massiv. Wir haben schon die Erfahrung gemacht oder sind auch gar nicht irgendwie mit dem Versuch hergekommen zu sagen so, wir erklären euch eure Probleme und so und haben da irgendwie nicht so einen belehrenden Gestus. Und ich glaube, die Fragen in so einer Stadt sind jetzt komplexer, als man sie jetzt nur auf Ost und West reduzieren könnte. Ich finde es eigentlich eher interessant, auch darüber zu sprechen, sozusagen, wie oft uns das Publikum positiv überrascht hat. Hier in der ersten Spielzeit sind wir gestartet mit der Romanbearbeitung von Sascha Mariana Salzmann im Menschen muss alles herrlich sein und dachten, das ist ja bestimmt irgendwie eine total spannende Frage, zu sagen, so, warum ist es gerade generell im Osten so schwierig, miteinander ins Gespräch zu kommen über die Vergangenheit und die Spezifik der Vergangenheit. Das hat gar nicht so den Zulauf gefunden, den wir uns versprochen haben oder wo wir dachten, das passt ja gespuckt hier auf die Lebensrealität. Ich habe noch ein anderes Beispiel dafür. Onkel Werner, die Tschechow-Überschreibung, die wir hier gemacht haben, in der Regie von Jan Friedrich, die Situation aus dem Stück mehr oder weniger, also sehr 1:1 eigentlich in die ostdeutsche Provinz überträgt. Onkel Werner von Jan Friedrich nach Anton Tschechow. Premiere 21.09.2024. Du bist doch kein Opfer, Werner! Du bist kein Opfer! Ich kann doch nicht dein Leben leben! Das musst du schon selber machen! Ich kann doch nicht eure Leben leben! Wag es nicht, diese Pension zu verkaufen. Du verpiss dich augenblicklich von hier. Oder ich schwöre dir, wir werden dich finden. Und wir werden dich jagen. Und wir werden dich kriegen. Und sehr bald, wenn hier die richtigen Leute am Drücker sind, dann wird hier endgültig aufgeräumt. Das Stück wurde sehr unterschiedlich aufgenommen. Also es gab in den Nachgesprächen immer wieder so Beschreibungen, dass Leute sagen, sie finden es ein sehr gutes Stück, aber es ist ihnen viel zu nah an ihrer Realität. Bis hin zu Leute, die gesagt haben, das ist doch total absurd, das stimmt doch so, das gibt's doch so gar nicht. Menschen verändern sich, Werner. Du hast dich auch verändert. Nein, du dich, Mama. Früher war dein Motto mal selber denken, Maul aufmachen, kritisch sein, Widerstand leisten. Ja, wo ist denn hin, dein linker Geist? Quatscht irgendwelche Talkshow-Diskurse nach und lallst das Mantra der Gleichgeschalteten. Du hast den Respekt vor dir selber verloren und damit vor deinen Mitmenschen. Da kann Alex nichts dafür. Ich bin geblieben, wie ich war. Es ist trotzdem ja ein Kunstwerk, was dort stattfindet auf der Bühne. Und es ist kein politisches Modell, was das erklärt. Trotzdem musste sich das Regie-Team teilweise verteidigen, was, dass er damit ja auch nicht den Rechtsruck im Osten erklären kann. Hat er auch nie behauptet, dass er das kann. Nach meinem Gespräch mit dem Leitungsteam interessiert es mich noch, andere Perspektiven einzufangen. So treffe ich den Bühneninspektor Andreas Bernsdorf. Er ist einer von eher wenigen Mitarbeitern des Schauspiels mit Ostbiografie und kann mir vielleicht aus eigener Anschauung sagen, welchen Einfluss das Theater auf die politische Situation oder einfach nur auf die Stadtgesellschaft hat. Also die Leute, die jetzt hierher kommen und sich zum Beispiel die Inszenierung angucken, womit wir sehr viel auch zum Theatertreffen nach Berlin letztes Jahr eingeladen waren, wo so ein Stern aufging, ne, mit Blutbuch, wo es um non-binäre Personen geht. Die hierher kommen, die sind auch sehr großenteils überregional, also Hannover, Berlin. Da merkt man, das ist das Publikum, man sieht das so. Man sieht ganz genau, wer hier nicht aus Magdeburg kommt. Das fällt auf, zu 90% erkennt man die Menschen. Und da kommen die Leute, die das interessiert. Die muss ich aber nicht mehr überzeugen. Dass das jetzt so richtig in der Magdeburger Stadtgesellschaft etwas macht, es wäre schön, mir fehlt der Glaube. Wie sieht es denn damit aus, politische Diskussionen anzustoßen oder mit der Idee, die Welt als Veränderbare vorzuführen? Ich glaube einfach, dass wir tatsächlich auch Theater machen für die Leute, die eh schon so ticken, wie das, was wir dort transportieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine AfD-Reisegruppe hier reinkommt und sich das hier anguckt, um ihren Horizont zu erweitern und danach vielleicht über den einen oder anderen Punkt sich noch zu unterhalten und vielleicht sich auch in gewisser Weise ihrer Meinung umstimmen zu lassen. Also das passiert nicht. Es ist nicht so, dass das im positiven Sinne in genau diese Richtung wirkt, sondern es ist Kulturkampf. Und ich glaube, der verfestigt sich immer mehr, indem wir eben als das böse, linke Pack, sage ich mal, angesehen werden. Und da kommt keiner auf die Idee, hierher zu gehen und seinen Horizont zu erweitern, sondern eher, ich gehe hierher und störe hier. Okay, es ist vermutlich ungerecht, hier so auf der politischen, aufklärerischen Wirkung des Theaters herumzureiten. Es ist ein Anspruch, den man ja nicht nur im Osten erheben müsste und der sich vermutlich kaum je einlöst, auch wenn die Idee ja immer wieder herumspukt. Es interessiert mich noch zu erfahren, wie es denen geht, die hierher gekommen sind, um hier künstlerisch zu arbeiten. Ich treffe den Schauspieler Philipp Kronberg, die Teamleitung der Ausstattungsassistenzen Maike Corella sowie die Schauspielerin Sophia Vogel. Das ist ja in dem Augenblick, wenn ich merke, dass es vielleicht keine schöne Erfahrung ist, mal zu merken, dass es irgendwie Gegenwind gibt und es ist keine persönlich emotional angenehme Erfahrung, erstmal zu merken, da gibt es Leute, die sind nicht einverstanden explizit mit dem, was wir hier erzählen wollen oder für was für Werte wir hier irgendwie einen Raum schaffen wollen, sondern stehen für das Gegenteil ein oder glauben, für das Gegenteil einzustehen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man das so im Alltag spürt, dass hier auch wirklich noch andere Themen verhandelt werden oder mit denen man konkret umgehen muss. Und ich habe auch ein anderes Gefühl auch auf der Straße und hätte nicht gedacht, dass das so sehr spürbar ist, dass man hier mit Menschen sich auseinandersetzen muss, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte oder die so gar nicht mein Wertebild teilen. Ich habe zum Glück selber noch keine direkten Auseinandersetzungen erfahren müssen. Ich glaube auch, weil ich dann als weißgelesene, weiblich gelesene Person erstmal von mir jetzt nicht das klassische Feindbild ausgeht, aber es findet schon eben in den Straßenbahnen dann laute Diskussionen statt oder auch Sprachnachrichten oder Telefonate, in denen halt Leute ihre Meinung propagieren, die ich nicht teile, was für mich dann schon sich bedrohlich anfühlt oder für mich einen großen Einfluss darauf hat, dass ich dann vielleicht doch lieber mit dem Fahrrad fahre, als die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Ich erlebe das als sehr relevant, was wir hier machen, auch wenn es eben vielleicht nicht irgendwie nur angenehm ist. Aber wenn ich an Theater glaube und an kulturelle Institutionen, die wichtig sind für unsere Demokratie, für das, woran ich auch glaube, im Menschen, wie lange bin ich bereit, da welchen Preis für zu zahlen? Also genau die Frage stelle ich mir auf jeden Fall, aber es ist gleichzeitig auch ein Privileg, das so zu erleben und zu merken, es gibt hier innerhalb der Bubble, gibt es in der Theaterszene gibt es einen großen Hype, wir bekommen Kritik, einen guten Zuspruch, es interessieren sich Leute für uns, die sich vor 3-4 Jahren sicherlich nicht für diesen Theaterstandort interessiert haben und gleichzeitig gibt es genauso heftig Gegenwind und irgendwie es ist das Gegenteil von egal, was wir hier machen. Und, genau, und es also finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, wir haben hier wirklich ein so, so, so tolles Publikum, finde ich, wir sind hier hingekommen und wir sind irgendwie, ich erlebe hier so Publikumsgespräche, die wir auch speziell an sehr politischen Abenden hatten, wie hier, die auch irgendwie streitbar sind, die erlebe ich als so inhaltlich und viel, viel, viel inhaltlicher als Publikumsgespräche, ich die erlebt habe an anderen Theatern. Und dass hier Leute wirklich hinkommen, die wirklich sich auseinandersetzen wollen mit ihrer Lebensrealität. Und ich finde, wir sind hier, also das gehört auch zu dem großen Glück dazu, dass wir hier auch auf eine Stadt gekommen sind. Die Leute, die hinkommen, die interessieren sich wirklich dafür kritisch, was wir hier machen. Und da gibt es einen Hunger nach so einem Ort hier. Und das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass wir irgendwie hier arbeiten dürfen, wo wir einfach Glück haben, diese Begegnung zu haben. Ne? Beim Abschied aus Magdeburg schickt mich Bastian Lomscher zu seinem geschätzten Kollegen Aljoscha Begrich, der mit 2 KollegInnen, Christine Leierle und Ludwig Haug, daran beteiligt war, das Festival Ost zu etablieren. Gute Gelegenheit, meine Erfahrungen mit Theaterbedingungen im Osten der Republik zu vertiefen. Mitten in Sachsen-Anhalt bringt das Festival Ost in Bitterfeld-Wolfen zeitgenössisches Theater, Performance und Musik in eine Region im Wandel. Das Festival versteht sich als Plattform für künstlerische Auseinandersetzungen mit ostdeutscher Gegenwart, Geschichte und Identität. Internationale Künstlerinnen und Künstler sowie regionale Initiativen entwickeln dafür Projekte im öffentlichen Raum und an ungewöhnlichen Spielorten der Stadt. Wir haben gedacht, okay, wir machen jetzt kein Anti-AfD, kein linkes Festival, sondern wir machen ein Festival für Gemeinschaft, für Begegnung, für Austausch. Und natürlich ist es aber für Menschen, die ein völkisch-nationalistisches Weltauffassung haben, ist es trotzdem eine Kampfansage, ist das trotzdem linksgrün versifft und ist das trotzdem ekelhaft. So, das ist, selbst wenn wir haben letztes Jahr da ein Schwimmbad hingebaut mit einer Wasserrutsche und das war so total familienfreundlich. Und natürlich gibt es da trotzdem Leute, die sagen, genau das wollen wir hier nicht haben. So. Also man kann schon mit sehr wenig sich sehr viele Feinde schaffen. Wir haben immer gesagt, Kunst und Kultur ist ein Anlass, um sich zu begegnen. Und wir haben relativ viel Publikum, was sehr heiter vom Festivalgelände geht. Und wenn ich die frage, was hat euch denn am besten gefallen, dann sagen die, ach so, nee, ich habe jetzt gar nichts gesehen. Ich habe hier nur Pizza gegessen. Und dann kam so ein ehemaliger Ingenieur und dann habe ich mit dem hier darüber geredet und das war so interessant. Okay, und jetzt wäre es noch interessant, vielleicht ein Beispiel zu hören für ein Projekt, das Sie bemerkenswert fanden. Wir haben für ein so ein Projekt, hat ein Regisseur aus Argentinien, Lisandro Rodriguez, Motorradfahrer gesucht. Also Leute aus der Bevölkerung, die andere Menschen mit einem Motorrad mitnehmen. Ich habe das in Wien, in Wuppertal, in Berlin, ich weiß nicht wo, vorgeschlagen. Alle haben abgewunken, zu gefährlich, kriegst du nicht, funktioniert nicht. Wir haben das da inseriert. Ich habe auf irgendeinem Vortrag im Heimatmuseum das mal vorgestellt. Du findest einen, der ruft seine Kumpels an. Wir hatten 15 Typen, die, glaube ich, noch nie im Theater waren, die gesagt haben, klingt irgendwie lustig. Hier sind wir, was sollen wir machen? Also das gibt da eine große Offenheit zu diesen vermeintlich abwegigen Formaten, sodass ich sagen würde, die haben sogar eine größere Möglichkeit, andere Menschen zu erreichen. Weil die sagen, ich muss hier nicht Kleist gelesen haben, aber Motorradfahren kann ich machen. Ja. Also entweder glaube ich an die Kraft der symbolischen Handlung und hoffe damit, ich erreiche wenig Leute mit einem ganz kleinen Ereignis und das löst mehr aus, als es ist, oder nicht. Und ich glaube, wenn wir den Glauben daran verloren haben, sollte man kein Theater machen. Weil dann ist es halt auch so, wie es ja jetzt auch oft in der Kirche ist, dass man da sitzt und so betröppelt einem gesagt wird, wie traurig das ist, dass das alles nicht mehr so schön ist. Das braucht kein Mensch. Aber ich glaube an die Kraft dessen, was wir tun, als symbolische Haftung, weil sonst, ja, würde ich auch aufhören. Zum Abschluss meiner Theaterreise fahre ich in die Hauptstadt ans Berliner Ensemble. Ich habe so oft Brechts Satz vom Zeigen der Veränderbarkeit der Welt erwähnt, dass ich unbedingt zu Brechts theatraler Heimstatt reisen möchte. Das Theater am Schiffbauer Damm, Ende des 19. Jahrhunderts erbaut, wurde 1949 von Bertolt Brecht und Helene Weigel übernommen und ist Gründungsort des Berliner Ensembles. Das Haus wurde zur zentralen Bühne für Brechts episches Theater und politische Bühnenkunst. Bis heute prägt diese Tradition das Profil des Berliner Ensembles. Unter Intendant Oliver Reese verbindet das Ensemble Klassiker mit neuen Perspektiven auf Gegenwart und Gesellschaft. Zum Einstieg komme ich auch mit Oliver Reese auf das Thema der politischen Einflussnahme von rechts zu sprechen. Also, dass die AfD, gerade auch in der ostdeutschen Provinz zum Beispiel, Theater massiv bekämpft, das ist kein Zufall, sondern das hat Methode. Und wenn Sie mich fragen, ja, warum ist denn aber die Kultur nicht mehr so verankert bei den anderen Parteien, dann muss ich sagen, ja, ich bedauere das auch wahnsinnig. Wir sehen, dass wir ein Problem mit Kulturpolitik in Deutschland haben. Wir haben sehr wenig ausgewiesene Kulturpolitiker. Das war mal ganz anders. Kulturpolitik ist scheinbar ein Gebiet, bei dem viele, die sich in der Politik engagieren, der Meinung sind, dass das nicht so eine Bedeutung hat, dass das nicht so eine breiten Strahlkraft entfalten kann, wie wenn man jetzt für Inneres oder Soziales oder für Außenpolitik sich einsetzen würde. Das ist ein Riesenproblem. Und ich kann sagen, wir haben viele Politiker, Politikerinnen, die bei uns ins Theater gehen, aber die Überzeugung, dass die Kultur weiter so unterstützt werden sollte, wie sie traditionell seit der Nachkriegszeit in Deutschland unterstützt worden ist, die bröckelt. Oliver Reese leitet das Theater seit der Spielzeit 2017-18. Sein Vertrag wurde inzwischen mehrfach verlängert und läuft derzeit bis 2032. Er muss also so manches richtig machen. Vor allem aber macht er es mit vollem Einsatz. Ich habe die Gelegenheit, ihn einen Tag lang bei der Arbeit zu beobachten. Nach einer Konzeptionsvorstellung der Lesung Kästners Berlin mit Katharina Thalbach von Mitgliedern unterschiedlicher Gewerke geht es zur ersten Probe mit Frau Thalbach, die zuvor von einem Double ersetzt worden war. Die Premiere war dann übrigens am 12. Februar 2026 und wurde mit Standing Ovations gefeiert. Aber so weit ist man noch nicht. Also habt ihr ein Manuskript für mich? Natürlich. Da drüben liegt ein ganzer Haufen. Ja. Weil ich bin ja nicht nach aufs Land gekommen. Ach so, da haben wir das hier hingeschickt. Ja, ja. Aber nö, kannst du schon. Alles schön. Wunderbar. Ihr seid, ich habe euch unterbrochen mit irgendwas. Ne? Steffen, mach mal ruhig das für Kathi, das blende Licht jetzt mal von vorne mal ganz weg, damit sie nicht geblendet wird. Ja, danke. Während die Technik das Licht nachjustiert, habe ich kurz Gelegenheit, Katharina Thalbach zu fragen, wie sie denn die Zukunft des Theaters einschätzt. Diese Sache wird bestehen bleiben, Theater, solange es irgendwo einen Stein gibt, auf den man steigen kann und sich über andere dann, über die Köpfe hinweg seine Stimme erheben kann und irgendetwas nachmacht, was die anderen amüsiert oder erschreckt. Oder einfach nur zum Zuhören zwingt, wird es Theater geben. Und das werden die Leute, je mehr Technik kommt, umso mehr lieben. Davon bin ich überzeugt. Und schon geht es wieder weiter. So ein Bild, ne? Rein in der Brücke, da hinten ist das BE, der Kreisel, aber es ist stilisiert, es ist gar nicht, es ist schwarz-weiß. Und dann kommst du irgendwie, kommst als Schattenriss, sitzt da, die Musik blendet noch einmal auf und geht runter. Und dann, Andreas, zeigt mal, wie dann so ein Standbild wäre. Das ist natürlich weit, macht er dann alles perfekt, ne? Das machen wir jetzt einfach nur und machen wir. Das hier unten, das ist sozusagen die Fenster von der Bahn, oder was ist das? Nach der Probe ist vor der Abendveranstaltung. Diesmal ein Abend mit dem Freundeskreis. Der in relativ intimer Runde bei Wein und Schnittchen in einem Eck der Kantine zusammenkommt. Als spezieller Gast ist der Autor, Musiker und Journalist Henrik Bolz geladen, der mit seinem Buch Nullerjahre seine Jugend in Ostdeutschland und die gesellschaftliche Stimmung der 2000er Jahre beschreibt. Einmal das hier, wir müssen ein bisschen zusammenrücken, glaube ich, da drinnen war es ein bisschen zu steril, hier ist es ein bisschen zu laut. Aber es beginnt gleich die Vorstellung im neuen Haus und dann wird es leerer. Dann wird es leerer und ruhig, dann haben wir eine Stunde Ruhe. Dann kann man, glaube ich, hier auch gut miteinander reden. Wenn das Theater mal angefangen hat, das wird gleich der Fall sein. Ich bin seit 9 Jahren am Berliner Ensemble. Als ich hier angefangen habe, hatte das Theater keinen Freundeskreis. Den haben wir gegründet. Das ist auch total sinnvoll, weil es natürlich an allen Häusern viele Zuschauerinnen und Zuschauer gibt, die sich mehr identifizieren wollen, als nur ab und zu Theaterkarten zu kaufen oder ganz viel Theaterkarten zu kaufen. Deswegen haben wir diesen Freundeskreis ins Leben gerufen. Der hatte inzwischen über 400 Mitglieder. Und es gibt noch eine hervorgehobene Gruppe, die sich besonders engagiert und die in den sogenannten Club des Freundeskreises geht, die immer wieder zu Nahaufnahmen eingeladen wird aus dem Theater. Heute ist Henrik Bolz Gast, der bei uns eine Reihe macht, die heißt Aus Ruinen. Bolz ist ein Rapper und Autor, der sich mit ostdeutscher Identität und Fragen von Ostdeutschland auseinandersetzt. Er hat einen faszinierenden Roman geschrieben, der heißt Nullerjahre. Und heute Abend treffen wir ihn zusammen mit einigen dieser Clubmitglieder und auch einigen anderen Freundeskreismitgliedern und wir quatschen in der Kantine, nicht mehr und nicht weniger. Während der Freundeskreis bis spät in die Nacht tagt und die Gelegenheit nutzt, sich mit dem geladenen Künstler über dessen Erfahrungen mit dem Aufwachsen im Plattenbau und seiner ostdeutschen Sozialisation auszutauschen, wird auf allen Bühnen gespielt. Zum Beispiel K. auf der großen Bühne. K. Ein talmudisches Tingeltangel rund um Kafkas Prozess. Regie Barry Kosky. Premiere 27. September 2025. Ich will sich spielen, wer für euch will du's nicht. Ich will sich spielen, es ist festgestellt, auf Spielen steht. Die ganze Welt. Körper winkt sie mir an Null, wenn ich sitz allein im Park. Er will mit mir verbringen agierte Schuh. Er dreht sich, in er quält sich, regt sich, zieht sie mir stark. Kimmt mein Tate und fragt ihm, wo stehst du? Ich will sich spielen, es ist also geht. Er will sich spielen, wer will uns nicht? Ich will sich spielen, es ist festgestellt. Oi, oi, auf Spielen steht die ganze Welt. Wenn Gabriel Schneider in der K-Produktion vom Spielen singt, dann singt er von einer Lust, die das gesamte Ensemble dieser fantasieüberbordenden Produktion in der Regie von Barry Koskin erfasst hat. Paul Herwig ist einer von ihnen. Ich bin relativ kurzfristig zu der Produktion gekommen, weil ein Schauspieler ausgefallen ist. Die meisten meiner Kollegen haben ja schon ein halbes Jahr vor Probenbeginn angefangen, Steppen zu lernen, Hebräisch zu lernen, Jiddisch zu lernen. Und die Rolle, die ich spiele, ist ein Teil der Rolle, die der andere Schauspieler eben spielen sollte. Ich spiele viele Leute aus dem Kafka-Panoptikum. Den Untersuchungsrichter, einen Aufseher. Ich spiele einen Angeklagten in einer Gerichtssituation. Ich spiele einen Henker und singe natürlich auch und tanze. Und das hat unglaublich Spaß gemacht, da Teil von zu sein und Teil von dieser sehr verrückten Welt, die Barry Koskin da geschaffen hat. Paul Herwig ist seit 2022 am Berliner Ensemble. Ein erfahrener, vielfach preisgekrönter Schauspieler. Er soll als Ensemblesprecher, aber vor allem als einer von vielen wunderbaren Schauspielerinnen und Schauspielern, denen ich für dieses Feature begegnen durfte, die letzten Worte in dieser langen Nacht haben. Es gibt ja die Erfüllung eines rein künstlerischen Traumes. Die Ermöglichung von dem, was man dieses kreative Moment nennt, was einen auch einfach total ausfüllt, in seiner Sehnsucht künstlerisch und kreativ tätig zu sein. Was jeder Mensch hat, der Künstler ist, aber Musik macht, ein Bild malt oder ein Buch schreibt oder spielt, auf der Bühne steht. Das ist ja einfach der Moment des Kreierens, des Schaffens, des Probens, des Spielens, des Miteinanderspielens. Der ist ja auch ein großer Teil unserer künstlerischen Realität. Dieses künstlerische Moment und diese Sehnsucht, die, glaube ich, jeder, der in diesem Bereich ist, zumindest von meinen Kolleginnen und Kollegen hat, ist natürlich auch eine große Triebfeder, einfach das verwirklicht sehen zu wollen. Das heißt, man braucht einen Ort, wo man das erlebt. Das wiederum braucht einen Ort, wo man gesehen wird, wo jeder einzelne Mitarbeiter, jede einzelne Mitarbeiterin gesehen wird, wo es ihm ermöglicht wird, damit es ein guter, künstlerischer, funktionierender Ort ist. Theater kann scheitern. Es kann eine Zumutung sein. Aber genau darin besteht seine Stärke. Denn es ist nicht perfekt. Kann es nicht sein. Es ist live. Und es ist hand und es ist heartmade. Und es zeigt die Kraft des Miteinanders. Es zeigt, dass wir uns als Menschen brauchen und gemeinsam abheben können ins Land der Fantasie und von dort wieder zurück in die Wirklichkeit, die danach zwar noch die gleiche ist, aber mit einer Ahnung von Veränderbarkeit. Zum Besseren. Ich glaube zutiefst daran, dass es einen riesigen Unterschied macht, ob wir das tun oder nicht. Und die Fragestellung betreffend in dieser medialen Überfütterungsgesellschaft, hat das überhaupt noch einen Platz, stellt sich für mich total eindeutig dar. Und ich sehe im Moment seit Corona ein Theater, was immer voll ist. Wir sind einfach immer voll. Die Leute kommen und wollen das sehen. Und ich glaube, das liegt auch an einer Sache. Diese mediale Überfütterung führt auch zu einer starken Isolation. Das klingt jetzt so irgendwie klischee-mäßig. Aber ich spüre das an mir selber und ich sehe das einfach in dem Zuschauerverhalten. Ich glaube, man hat einfach eine riesengroße Sehnsucht danach, irgendwo hinzugehen, wo man das Gefühl hat, da passiert etwas absolut echt in dem Moment vor einer riesigen Gruppe von Menschen, mit denen man sich über Inhalte austauschen kann. Und das passiert live. Und in echt, und ich kann sehen auf der Bühne, dass das auf keinen Fall eine vorgetäuschte Wirklichkeit ist. Das ist ja ein Paradox, weil was wir machen, ist ja eine vorgetäuschte Wirklichkeit. Aber wir sehen Menschen, die in diesem Moment etwas tun, was echt ist, in der Ausübung dessen, was sie tun. Wir sehen Figuren, die in jedem Moment, wo wir sagen können, das ist jetzt, eine Entscheidung treffen. In jeder Sekunde wird vor unseren Augen eine Entscheidung getroffen. Eine Entscheidung, etwas zu tun oder nicht zu tun, zu kämpfen für etwas, gegen etwas, was zu einem Ziel führt, wo wir einen Einblick bekommen in Realität, in Emotionen und in Gedanken. Und das vor unseren Augen in echt. Daran kann niemand zweifeln. Alle sehen das. Und das entfaltet, glaube ich, einen Zauber und einen Atem, den wir Machenden spüren auf der Bühne, den aber auch das Publikum spürt. Und ich merke einfach, dass die Leute das wollen. Und darum ist unser Theater voll. Davon bin ich absolut überzeugt. Fremder als der Mond. Texte von Bertolt Brecht mit Musik von Hans Eisler. Regie Oliver Reese. Premiere am 26. August 2023. Mit Paul Herwig und Katharine Merling. Mein Herz geht zu schnell. Sonst ist alles in Ordnung. Lasst euch nicht verführen. Es gibt keine Wiederkehr. Der Tag steht in den Türen. Ihr könnt schon Nachtwind spüren. Es kommt kein Morgen mehr. Lasst euch nicht betrügen, das Leben wenig ist. Schlürft es in vollen Zügen, es wird euch nicht genügen, wenn ihr es lassen müsst. Lasst euch nicht vertrösten, ihr habt nicht zu viel Zeit. Lasst Moder den Erlösten, das Leben ist am größten. Es steht nicht mehr bereit. Lasst euch nicht verführen zu frohn und ausgezehrt. Was kann euch Angst noch rühren? Ihr sterbt mit allen Tieren. Und es kommt nichts nachher. Sie hörten Künstlerischer Traum und irdischer Spielplan. Eine lange Nacht über das Theater machen. Von Horst Konietzny. Es sprachen Sina Martens und der Autor. Regie Horst Konietzny. Ton und Technik Jan Fraune. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Und nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle die Last des Schweigens. Eine lange Nacht über späte Folgen der NS-Zeit von Burkhard Reinhardts. Deutschlandfunk Kultur. Drei Uhr, die Nachrichten.